Hallo und herzlich willkommen zum 127. Conncast Themenpodcast. Wir besprechen heute den neuen Detektiv-Conan-Sonderband Bourbon on the Rocks. Und mit wir, das bin ich, Lasse, und an meiner Seite heute der wunderbare Philipp. Hallo Philipp. Hallo, herzlich willkommen zu unserer mörderischen Teegesellschaft. Und der wunderbare Johannes. Hallo Johannes. Hallo. Und zu guter Letzt der wunderbare Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, ich würde sagen, wir rocken das heute zusammen. Das tun wir. Bourbon on the Rocks, der neue Sonderband, am 11. April 2018 in Japan erschienen, ist er jetzt auch seit dem 6. Februar 2020 bei uns im Laden erhältlich und wie der Titel unschwer erkennen lässt, dreht er sich vor allem um Bourbon. Im Original heißt diese Sammlung Toro Amuro Selection. Die haben da ja meistens nicht so eine kreativen Titel für, anders als wir hier in Deutschland damit gesegnet oder verflucht sind. Könnt ihr euch je nachdem aussuchen. Gucken wir uns zuerst einmal wie immer die äußere Aufmachung des Bandes an. Während die Toro Amuro Selection in Japan sehr gelb geprägt war, das könnt ihr euch zum Beispiel bei uns im ConWiki im entsprechenden Artikel ansehen, das japanische Cover, ist es hier im Deutschen fast umgekehrt. Im Japanischen, wie gesagt, die äußere Aufmachung vor allem sehr gelb-orange gehalten und die Schrift eher so dunkelgrün, dunkelblau. Wir haben es jetzt fast umgekehrt. Das Egmont Manga Logo und der Conan-Schriftzug eher so orange wie Amuros Hautfarbe in dieser Farbzeichnung auf dem Cover und die Ziegelsteine dafür in einem sehr dunklen Gelb. Im Hintergrund sehen wir natürlich Toru Amuros Zeichnung aus seinem Schlüsselloch von Band 76 und den Conan in Akai-Verkleidung oder Akai-Cosplay vom Cover von Band 85. Und im Hintergrund sehen wir einen generischen Licht, was auch immer Effekt, der Ja, auch was ist das? Ja. haben sie, sieht fast so aus, als hätten sie aus dem Photoshop Stock-Image irgendwie rausgezogen, aber tatsächlich entspricht dies der japanischen Vorlage. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr schön mit den schwarzen Steinen und dem orangefarbenen Conan-Schriftzug und Egmont-Manga-Schriftzug. Das ist ja auch das ja, gängige Layout für die Sonderbände hierzulande. Es gab ja bisher nur zwei Ausnahmen in der frühen Phase der Sonderbände. Einmal die Special Romance Edition, die tatsächlich etwas rötlicher gehalten war. Und dann Kick It Like Conan, der ja auch etwas luxuriöser aufgemacht war, mit einem weißen Cover und noch diesem Umschlag, falls ihr euch erinnert. Ja, aber seither alle Sonderbände in schwarz gehalten, also mit den schwarzen Steinen gehalten. Und die Farben, die variieren ja immer entsprechend. Hier gelb, das passt natürlich perfekt, um sich ja dem japanischen Original bestmöglich zu nähern dann. Das finde ich auch sehr gelungen. Wenn wir den Band einmal drehen auf dem Buchrücken, alles wie gewohnt. Wir sehen wieder Conan und Bourbon als Doppelmotiv, das deutsche Logo Bourbon on the Rocks, Schriftzug Egmont Manga Logo Gosho Aoyama. Auf der Rückseite auch in Orange das Genre Mystery und wir sehen ein anderes Bild von Toru Amuro, das wir in Deutschland vermutlich nicht so sehr kennen. Das ist eine Weekly Shonen Sunday Coverzeichnung. Der Weekly Shonen Sunday Nummer 1 2018 vom 29. November 2017 und die war damals das Cover, weil in dem Band wurde Film 22 Zero der Vollstrecker offiziell mit dem Titel und dem Aoyama Poster veröffentlicht und deswegen gibt es dann meistens auch ein Sunday Cover dazu und dieser Amuro war da eben drauf. Im Original war da noch ein Conan mit dabei, aber den brauchte man jetzt hier scheinbar nicht zu zeigen. Hätte man sich vielleicht überlegen können, ob man das auch aufs Cover hätte packen können von dem Sonderband. Conan und Amuro mit Café-Porot-Schürze, die so quasi, also in dem Originalbild, das sieht man jetzt nicht so an, nur so angedeutet, stehen die halt vor so einem Café-Hintergrund und halten so die Hand davor, so kommen sie doch rein, mäßig. Und das hätte man vielleicht hier auch aufs Sonderband-Cover packen können, aber wie wir gleich an der Fallauswahl sehen werden, passt der Akai-Conan ja auch relativ gut. Ja, tatsächlich hat mich am Text hinten auf dem hinten ein bisschen gestört an dem Blondschopf, an der Formulierung. Ich weiß nicht, das ist mir beim ersten Lesen so ein bisschen komisch vorgekommen. Ist nicht schlimm, aber ja, ich weiß nicht, da in der Serie meines Wissens nach nicht Blondschopf irgendwann mal genannt worden ist, fand ich das irgendwie ein bisschen untypisch, um Toramuro damit zu beschreiben. Bourbon on the Rocks beinhaltet die spannendsten Fälle des Publikumslieblings und ist ein echter Muss für alle Amuro-Fans, schreibt der Text. Weiterhin das Egmont-Manga-Logo nochmal, www.egmont-manga.de und 6 Euro in Deutschland, 6,20 € in Österreich und in der Schweiz variiert es dadurch, da es dort keine Buchpreisbindung gibt. Dann schlagen wir den Band auf, sehen als erstes nochmal, wie so oft, den Titel nochmal, diesmal allerdings eingedeutscht. Falls ihr euch erinnert, in manchen Sonderbänden, die in der japanischen Vorlage entsprechend, ist das nicht so einheitlich, weil manchmal steht da noch was Englisches, was dann aus dem japanischen Original übernommen wurde, aber hier nochmal eine geraffelte Version von dem Amuro vom Cover und der deutsche Schriftzug mit dem Namen Gosho Oyama nochmal dazu. Eine Seite weiter auf einer Doppelseite sehen wir das Inhaltsverzeichnis mit den Aktentiteln Hochzeitsfeier, eingesperrter Conan, eisgekühlte Zustellung, eine mörderische Teegesellschaft, scharlachrote Reihe, Prolog und Ermittlung, scharlachrote Reihe, Komplikation, Rückkehr und Wahrheit, stressender Girlband und die Bühne des Verrats. Wie so oft bei Titeln mit japanischer Vorlage sind diese Aktentitel die Episodennamen im japanischen Anime und in diesem Fall sind das alles Episoden, die es noch nicht in Deutschland gibt, weswegen Egmont Manga hier nicht darauf zurückgreifen kann, sondern frei übersetzt. Was eine Kleinigkeit ist, die mir aufgefallen ist, ist, dass Akte 3 war schon mal in einem Sonderband erhalten, der nach Deutschland gekommen ist, nämlich der Dead or Alive Selection. Dort wurde die Akte allerdings Lieferservice heiß-kalt genannt. Und hier jetzt eisgekühlte Zustellung. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer bei Dead or Alive der Übersetzer war. Und also in diesem Band sind's. Eigentlich stimmt. In diesem Band sind's Josef Scharnel und Matthias Wissnett. Und im anderen sind es Josef Scharnel und Cordelia Suzuki. Wobei ich glaube, dass Josef Scharnel da gecredited wurde, weil er halt die Übersetzung von den Akten, von den Fällen an sich für die Bände gemacht hat. Und ich nehme an, bei Dead or Alive hat Cordelia Suzuki dann die Zwischentexte und alles so übersetzt. Und sie war hier an diesem Bourbon on the Rocks, da kommen wir vielleicht auch später, wenn wir ins Impressum gucken, nicht beteiligt, genau. Und ja, wahrscheinlich liegt es daran, aber es ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit, aber es ist mir halt aufgefallen. Ja, wo du den Doppelfall gerade angesprochen hast, also das ist mir auch aufgefallen, dass wir den schon mal hatten. Mir ist allerdings nicht das, ja, der Aktentitel aufgefallen, dass der anders übersetzt war im Vergleich zum Dead or Alive Band. Hier haben wir bei Fall 3 den Titel Post für Kodo und das fand ich beim ersten Lesen her irgendwie klingt das ein wenig merkwürdig und ja, später heißt es dann auch Post für Herrn Kudor. Also die Anrede wurde hier im Inhaltsverzeichnis aus irgendwelchen Gründen vergessen oder weggelassen, keine Ahnung. Ich dachte erst, es wäre zu lang, aber dann habe ich mal nach oben geschaut. Der verschwundene Schlüssel zum abgeriegelten Raum ist viel länger, also kann es nicht mit der Länge zu tun haben. Wir haben neben diesem Fall auch natürlich noch Akte 1. Die Hochzeitsfeier war natürlich in der Special Black Edition 2 abgedruckt. Und Akte 5 und Akte 6 aus diesem Band waren in Special Black Edition 3 abgedruckt. Das ließ sich vermutlich kaum vermeiden. Aber ich denke, wir werden hier nochmal auf die Fallauswahl zu sprechen kommen. Zwischendrin, wie gewohnt, gibt es vier Fallakten, die die Lücken zwischen den Fällen füllen sollen und zusätzliche Informationen geben sollen. Wer ist Toru Amuro und was hat er vor, werden wir gefragt. Und was er im ersten Fall vorhat, davon erzählt uns jetzt Olli. Ja, beziehungsweise im ersten Fall kennen wir ihn so gesehen noch gar nicht. Das, ja, den Fall an sich kennen wir ja jeder bereits, denke ich mal, aus dem Manga. Daher wird jetzt die Zusammenfassung nicht ganz so ausführlich, wie ihr das sonst von mir kennt oder vielleicht auch von uns kennt. Aber ja, so ein bisschen erzähle ich euch was darüber. Es geht, wie gesagt, um eine Hochzeitsfeier und die besuchen Ran, Kogoro und Conan, weil Kogoro eben ein Freund von dem Bräutigam ist. Und ja, die feiern ausgelassen in einem Restaurant und ja, da herrscht eine fröhliche Stimmung, wie das eben auf so einer Hochzeitsfeier ist. Und ja, der dortige Kellner, der die allerdings bedient, ist, ja, sieht unserem Herrn im Schlüsselloch sehr ähnlich und Ja, wir können auch sagen, das wird sich später als Toro Amuro der Herr herausstellen. Auf jeden Fall ist er ziemlich tollpatschig und ja, lässt dem Bräutigam unter anderem ein Stück Torte auf die Kleidung fallen und das findet der natürlich nicht ganz so lustig und ja, in Amuro kommt in dem Fall ja eher als tollpatschig herüber, so als ersten Eindruck, als ungeschickter Kellner und ja, dann macht sich die Braut später nochmal auf den Weg. Die wollte sich nämlich für die spätere Hochzeit dann die Nägel noch machen lassen mit künstlichen Fingernägeln, so ganz schöne Kunstwerke und ja, geht dann sozusagen erstmal weg. Und ja, der Bräutigam bleibt dann eben auf der Feier zurück und ja, betrinkt sich ordentlich, feiert eben ausgelassen seinen Junggesellenabschied und ja, lässt sich dabei so ein bisschen auch mit ein paar anderen Damen ein, die ihn aber ermahnen, was sagt, würde deine Frau dazu sagen? Und ja, so kommt das so ein bisschen, dass er halt da so ein bisschen aufgrund des Alkohols ein bisschen auf die Stränge schlägt, dann taucht eben Amuro wieder auf und versucht da so ein bisschen halt das Ganze zu schlichten, wodurch er dann wieder etwas aggressiver wird, der Bräutigam gegenüber Amuro. Und ja, so geht dann sozusagen der Abend weiter, als dann später die Frau den Bräutigam später anruft und dann plötzlich, ja, sagt sie am Telefon wohl angeblich so etwas wie, du willst Selbstmord begehen, so ganz aus der Reihe und plötzlich explodiert auf dem Parkplatz, ja, das Auto und dieses Auto gehört eben der Frau und ja, dann rennen sie dann natürlich alle hin und rufen sofort die Polizei mit Megure und Takagi und ja, ermitteln dann halt über den vermeintlichen Selbstmord. Conan ist da natürlich mit engagiert dabei und findet das ein oder andere Indiz, was dagegen spricht, seiner Meinung nach gegen den Selbstmord. Ja, und während der Ermittlung stellt sich eben heraus, dass der ungeschickte Kellner, wie eben vorhin schon angesprochen und nicht vermeidbar, eben Toru Amuro ist und stellt sich als Privatdetektiv vor und sagt, ja, er wurde halt engagiert von der Frau des Bräutigams, sofern ich mich da jetzt auch richtig dran erinnere. Und der Bräutigam seitens hat nämlich auch einen Detektiv engagiert und die wollten beide irgendwie so ein bisschen, dass sie sich gegenseitig überprüfen und alles. Und ja, so ist es dann eben so, dass eben die Ermittlungen vorangetrieben werden und sich Toro Amuro halt als Privatdetektiv auch immer wieder damit einmischt und es geht dann eben halt aufzuklären, ob die Frau sich halt wirklich selbst umgebracht hat oder eben ob da vielleicht sogar einer von den Anwesenden, eventuell sogar der Bräutigam selbst, der Täter waren und ja, so geht das Ganze dann halt vonstatten und ja, sagen wir mal so, gegen Ende wird der Fall aufgeklärt und Amuro, ja, wie wir bereits wissen, lässt sich dann von Kogoro als Lehrling einstellen und ja, ist fortan immer bei spannenden Fällen des Meisterdetektivs mit dabei. Ja, ich persönlich, ja, habe eigentlich nichts anderes erwartet, dass dieser Einführungsfall von Toru Amuro mit in seiner Special Selection in Bourbon on the Rocks mit erscheint, weil wir haben hier immerhin den ersten Auftritt von ihm und ja, er wird vorgestellt und ja, zeigt dann auch gleich mal so ein bisschen, was er kann und ja, deswegen ja, gibt's da eigentlich von meiner Seite nicht viel zu sagen. Ich habe fest mit dem Fall gerechnet, mir war klar, dass er mit rein muss. Alles andere hätte mich sehr stark gewundert und ja, deswegen ja, kann ich da gar nichts groß weiter zu sagen. Ich habe damit gerechnet. Ja, ich bin da ganz bei Olli. Tatsächlich ist auf jeden Fall ein Fall, der da rein muss, in meinen Augen. Und insgesamt, was den Fall neben dem ersten Auftritt von Toru Amuro besonders gut macht, ist der Fall selbst, wie ich finde, sehr gelungen. Hatte mal eine überraschende Wendung und ja, einen überraschenden Tatablauf, sage ich jetzt mal, wie sich das entwickelt hat und dass da zwei Detektive dann aufgetaucht sind und ja, Ehefrau und Ehemann jeweils einen Detektiv beauftragt hatten. Das fand ich insgesamt ziemlich cool und wie gesagt, dann noch die Tragik, die dann in diesem Fall drin steckt, macht das zu einem rundum ja, spannenden Fall, wie ich finde, wie uns der Buch, die Buch hinten, die Seite versprochen hatte, dass die spannendsten Fälle abgedruckt sind und das kann man hier bei dem Fall durchaus bejahen. Ja, man kann wahrscheinlich über viele Fälle oder einige Fälle hier in diesem Sonderband diskutieren, ob sie rein müssen oder nicht. Aber der Einführungsfall, also wenn der nicht mit dabei ist, dann hat man etwas falsch gemacht, finde ich. Von daher hier, ja, absolutes Muss in diesem Sonderband. Und ja, der Fall an sich, wie ihr schon angedeutet habt, ist auch etwas Besonderes. Also finde ich auch sehr, ja, schön. Naja, schön, auf jeden Fall, ja, mal etwas anderes bei Detektiv Conan, auch nicht dieses klassische, wir haben einen Verdächtigen und müssen den überführen, aber auch nicht dieses, ja, klassische, wir haben drei Verdächtige und einer von denen war es, sondern so eine, ja, Mischung irgendwo dazwischen, also mal etwas Besonderes, Heraushebenswertes und natürlich mit der Einführung von Amuro noch etwas ganz Besonderes, auch das Ende dieses Falls ist natürlich wieder, ja, ein kleiner Witz noch nebenbei, ja, gefällt mir sehr gut, passt hier natürlich perfekt rein. Ganz genau. Ich würde auch sagen, wenn man eine Amuro-Sammlung macht, dann muss Amuros erster Fall da mit rein. Als nächstes haben wir die erste Fallakte, Burmes Fallakte, die vor allem auf zwei Seiten die beiden wichtigsten Fälle in der Zwischenzeit abdeckt, nämlich einmal das Nocturne Detektive aus Band 76, was damals auch schon in Special Black Edition 2 abgedruckt wurde, man sich hier scheinbar gespart hat, obwohl Amuro da sehr viel vorkommt und auch sehr viel von sich zeigen darf. Und der Mystery Train, der in Special Black Edition 3 abgedruckt wurde, der wäre vermutlich wirklich ein bisschen zu viel gewesen für diese Amuro Select und da geht es ja auch nicht wirklich um ihn. Eine klitzekleine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, ist in der Fallakte auf der ersten Seite, unten in dem Panel mit dem RX-7, da sieht man ziemlich, dass das RX und die 7 sehr verschieden aussehen. Also ich nehme mal an, die 7 stammt noch aus dem Original Japanischen und wurde nicht ausgetauscht. Das sieht jedenfalls etwas komisch aus mit diesen zwei kleinen Buchstaben und dann dieser riesigen 7. Naja, auch interessant wie immer, File 01, Detective Conan Toru Amuro Selection an der Seite, die aus dem Japanischen übernommen, das Englische. Ja, haben wir beim letzten, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ob kann man gut oder schlecht finden. Und natürlich auch das klassische Mal wieder, was jedes Mal zur Sprache kommt, die Sprechblasen wurden in den Fallakten nicht übersetzt, auch oder beziehungsweise übernommen aus den regulären Kapiteln. Übersetzt hat man das ja theoretisch alles einmal schon mal. Aber auch hier, wie üblich, wurden sie nicht übersetzt. Was ich besonders gut finde an dieser Übersicht, die wir hier haben, ist, dass natürlich wie immer bei diesen Bonus-Files, dass die Bände angegeben sind, beziehungsweise noch die Kapitel noch dazu. Das finde ich sehr gelungen, weil mir war es zum Beispiel gar nicht mehr so geläufig, dass Bourbon oder Toru Amuro sein Debüt hatte in Band 75 und dass der Belgery Express dann schon drei Bände später stattgefunden hatte. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm tatsächlich und dass dann gar nicht so viele Fälle dazwischen lagen mit Bourbon, mit Toru Amuro. Ja, finde ich dann immer nochmal ganz spannend, diese Übersicht dann nochmal dabei zu haben. Jetzt ist er ja tatsächlich auch Bourbon durch die Einführung des Mystery Trains, also durch diese Fallakte hier quasi ganz beiläufig. Ja, weiß nicht. Ich find's eigentlich ganz in Ordnung, dass man den Mystery Train Fall rausgelassen hat, aber beim ersten Lesen hatte ich den jetzt hier eigentlich erwartet mit seiner ersten Enthüllung sozusagen. Ja, aber dann geht es tatsächlich doch anders weiter. Ja. Eine Sache, die ich noch fast ein bisschen komisch fand, ist Schlüsselperson, wer ist jetzt der Mann mit der Brandnarbe? Weil da wird ja geschrieben, der Mann mit der Brandnarbe hätte entweder Bourbon oder Wermut sein müssen, taucht hier jedoch plötzlich vor Amuro auf. Wer steckt jetzt in seinen Schuhen? Also damit, wie man vom Bild her sieht, sieht man ja den Akai, der sich als Namen Akai verkleidet. Was ich aber komisch daran finde, ist, dass man das hier so formuliert, aber das Besondere war ja, dass dieser Narben-Akai gar keine Narbe hatte. Das heißt, die Brandnarbe ist ja gar nicht vorhanden. Und dass man dann noch fragt, ja, wer ist denn jetzt dieser Mann mit der Brandnarbe? Bin ich irgendwie drüber gestolpert, aber scheinbar, also ich nehme an, das war im Japanischen ähnlich formuliert. Ja, komisch. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also man sieht ja zumal, dass das Panel daneben auch noch sieht. Also es ist wirklich, ja, wir müssen ein bisschen merkwürdig. Und wir machen direkt wieder Mystery Train. Mit dem nächsten Fall weitergemacht hat, machen wir auch mit diesem Fall weiter. Ein ganz besonderer Trainer, eingesperrter Kronenbaum, löstes Rätsel, Akte 2, stellt uns jetzt Johannes vor. Ja, und wir haben eben schon in der Bonusfall über den Mystery Train gesprochen und der ist auch zunächst hier in diesem Kapitel nochmal Thema. Also das wird nochmal aufgegriffen, die Handlung des Mystery Trains zwischen Aihaibara, Professor Agasa und Conan, die sich nochmal um die Umstände darüber unterhalten, was man nochmal so auf zwei Seiten zu sehen bekommt. Und dann geht es quasi auch schon weiter tatsächlich mit dem richtigen Fall, wobei auch hier nochmal der ja, Mystery Train-Fall angesprochen wird. Und zwar soll als Wiedergutmachung Conan ran, Kogoro, zum Tennis fahren mit, nach Izu mit Sonoko, die sie dazu eingeladen hat. Und Conan bemerkte auch süffisant, als sie das letzte Mal da waren, hat das mit dem Tennis ja nicht so gut geklappt und angesprochen wird hier, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, der Fall des verdächtig scharfen Curry, wo sie auf dem Trainingsplatz gestanden haben und es regnete und diese berühmte Szene ist, wo Kogoro sein Auto zu nah am Fluss parkt und beim Angeln dann das Auto an der Angel hat. Und ja, diesmal scheint das Wetter zumindest ein bisschen besser zu sein. Und Ran ist erst natürlich gespannt, warum Tennis. Und Makoto bekommt noch einen kleinen ja, Gastauftritt per Videobotschaft, wo er dann erklärt, mittlerweile Tennis zu spielen. Und ja, Kogoro verspricht einen Spezialtrainer, der ihnen das Tennisspielen beibringt. Und das ist niemand geringere als Toru Amuro. Der hier seinen Auftritt als Tennislehrer hat, sehr zum Erstaunen von Conan. Der hatte mit Aihaibara schon gesprochen gehabt, in diesem Recap quasi, das in den ersten zwei Seiten, dass sie den wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil er jetzt seine Identität quasi aufgeflogen ist als Bourbon. Und umso überraschter und verängstigter ist er, dass er tatsächlich dort als Tennistrainer für die für Ran, Sonoko, Kogoro auftritt. Und er macht eine sehr gute Figur als Tennisass. Und Conan kann das alles noch gar nicht so richtig begreifen. Da macht's Klonk. Und er hat einen Tennisschläger abbekommen und wird ohnmächtig. Kurze Zeit später wacht er auf in einem Haus. Und es ist so, dass einer Studentin ein Tennisschläger aus der Hand gerutscht ist. Und dieser Tennisschläger Conan am Kopf verletzt hat. Und er entsprechend ohnmächtig geworden ist. Und diese Studentin ist nicht alleine, sie hat noch ein paar Freunde dabei. Die sind alle zusammen in einem Tennisclub, sind alle Studenten. Und ja, es kommt zu einem kleinen Streit zwischen den anwesenden Studenten. Und als Wiedergutmachung für diesen ja, Ausrutscher, das mit dem Tennisschlag, wird angeboten, dass sie doch noch bleiben können zum Essen. Und da nehmen Sonoko und Co. das dankend an. Conan erkundigt sich noch ein bisschen über Toru Amuro, was seine Rolle war, wie er sich verhalten hat, als Conan verletzt wurde, und Ran berichtet ihn, dass er erste Hilfe geleistet hat. Und Conan begibt sich daraufhin nochmal in ein anderes Stockwerk, um sich dort zur Ruhe zu legen, nochmal zu schlafen wegen seiner Kopfverletzung. Ran, Sonoko kommen zu seinem Zimmer, klopfen, allerdings macht niemand auf. Und ja, wenig später tut es einen dumpfen Schlag, der sowohl von den Anwesenden bemerkt wird, als auch von Conan, der dadurch geweckt wird. Und jetzt wollen sie mal wissen, was mit Conan ist, weil in diesem Raum, wo Conan sich schlafen gelegt hat, ist noch ein Student, der vorhin im Streit verwickelt war, wohl auch zu Bett gegangen und hat sich da ausruhen wollen, eine Eistorte essen wollen. Und ja, jetzt machen sie sich ein bisschen Sorgen nach diesem komischen Geräusch. Und als Amuro sich als ja, Türknacker auszeichnen kann und die Tür öffnet oder öffnen will, hindert ihn Conan daran. Denn es ist so, dass die Leiche dass ein Studenten, der vor einem Streit verwickelt war, vor der Tür liegt, daneben eine Vase, die wohl diesen dumpfen Schlag ausgelöst hat. Und ja, das heißt natürlich im Umkehrschluss, es ist ein Mord in einem verriegelten oder verschlossenen Raum. Und Conan war sozusagen direkt vor Ort, auch wenn er natürlich aufgrund seiner Gehirnerschütterung geschlafen hat. Kommissar Yokomizo kommt dazu und Conan und er, sie unterhalten sich darüber. Conan kann ihn davon überzeugen, dass es sich um Mord handelt, weil das Blut getrocknet war, als Conan die Leiche entdeckt hat. Und das passt irgendwie nicht mehr zusammen mit dem Zeitpunkt, wo die Vase runtergefallen ist. Also machen sie sich daran, die Anwesenden nach ihren Alibis zu befragen, nach den Hintergründen. Es kommt heraus, dass es früher noch ein weiteres Mitglied gab in diesem Club, der allerdings in einem Schneehaufen zu Tode gekommen ist, der dort erfroren ist. Und ja, weiter ist natürlich die Frage, wie wurde der Raum verriegelt? Wo ist der Zweitschlüssel abgeblieben? Was ist damit geschehen? Da gibt es verschiedene Theorien zu, die dann näher erläutert werden. Conan kommt dann dahinter, was geschehen ist. Allerdings hat er dann das Problem, dass er Kogoro nicht außer Gefecht setzen kann, weil Toru Amaru Conan ziemlich im Auge hat. Er hat bemerkt, wie er Kogoro mit der Narkosechronometer ausschalten wollte. Und das wird dann Conan zu heikel und er gibt einige Hinweise, die dann zur Lösung des Falls beitragen. Soweit zum Inhalt und nun möchte ich zur Bewertung des Falls kommen. Ich muss sagen, insgesamt gefällt mir der Fall recht gut. Toru Amaru hat hier relativ viel Screentime, sage ich mal. Also er tritt sehr stark auf, er ist auch in dieser Ermittlung stark involviert, insbesondere natürlich, weil Conan den Fall nicht ganz alleine lösen kann, weil er Kogoro nicht schlafen schicken kann, wird ja auch entsprechend Toru Amaru eingebunden, was diese Auflösung angeht. Und mir gefällt bei diesem Fall sehr der Aspekt, dass Conan direkt bei der Leiche ist und dort aufwacht. Das macht es für mich sehr spannend. Das war ein sehr cooler Aspekt, muss ich sagen. Das konnte dann in diesem Zimmer aufwachen und merkt, okay, hier ist ein Mord geschehen. Ich war quasi live dabei, wenn auch nicht richtig. Deswegen macht es das, finde ich, einen spannenden Fall. Die Auflösung selbst ist relativ, oder der Trick, der dahinter steckt, ja unspektakulär. Aber das tut dem Fall, finde ich, keinen Abbruch. Ja, mir gefällt auch besonders schön direkt der Beginn, wo sie dann am Tennisplatz ankommen und Conan quasi alle davor beschützen möchte, vor dem Organisationsmitglied, weil er um dessen Gefährlichkeit weiß, aber die anderen natürlich vollkommen offener mit Bourbon umgehen und Conan dann passenderweise auch noch mit dem Schläger getroffen wird und dann die Augen zugehen und dann, nein, halt, stopp! Das gefällt mir besonders gut und sonst natürlich auch, was Johannes gerade schon sagte, dass Conan eingesperrt ist. Wir haben ja den typischen Drei-Verdächtigen-Fall. Ich glaube, wie so oft in diesem Sonderband. Also das ist hier kein Herausstellungsmerkmal, aber dass Conan quasi dort eingesperrt ist und die Tat hätte miterleben können, wenn er denn nicht eingeschlafen wäre. Oder wenn er nicht so lange gelesen hätte, den Roman am letzten Abend. Das ist ja eigentlich die Krux an der Sache. Also auch ein sehr schöner Fall. Und wenn man den Mystery Train Fall nicht mit reinpackt, wofür sich dieser Sonderband oder die zuständigen Personen in Japan entschieden haben, dann auf jeden Fall diesen Fall danach, denn der spielt auch sehr mit dieser veränderten Psyche von Conan jetzt und dem Zusammenspiel von Conan und Bourbon. Von daher, ja, passt perfekt, gefällt mir sehr gut. Ja, super. Ja, muss ich mich anschließen. Also mir hat besonders sehr gut der Anfang gefallen und zwar gleich der Einstieg und dieser Bezug auch auf die Sonderakte, wo ja eben der Beltree Express Fall beschrieben wurde, wie wir vorhin gehört haben, und dann eben das gleich dieser Fall direkt danach kommt, der eben auf die Sonderakte nochmal Bezug nimmt, so dass es eben nicht ganz so schlimm ist, dass der lange Beltree Express Fall eben nicht mit in dem Band enthalten ist. Oh, so haben wir halt eben doch einen kurzes und kompaktes System dahinter und wir können uns gut vorstellen, was eben in der Zwischenzeit passiert ist. Und was mir auch beim ersten Lesen des Falls im regulären Manga sehr gut gefallen hat, war eben dieser Moment, wo Conan eben auf dem Tennisplatz erscheint und sieht, dass eben Toru Amuro von der schwarzen Organisation dort ist und eigentlich gar nicht da sein sollte, weil er hat seinen Zweck erfüllt und dann ja dieses große Fragezeichen, warum ist er überhaupt noch hier? Und das hat mir auch beim Lesen von dem Fall jetzt nochmal ja wieder dieses Fragezeichen ins Gedächtnis gerufen, auch wenn wir die Antwort schon kennen, aber ich fand den Moment einfach super und ja, auch die Fallkonstellation an sich eben, dass Conan ausgenockt wird und dann selbst sozusagen im Tatortzimmer ist, ähnlich wie wir das schon mal mit Kogoro hatten, der ja auch schon mal an einem Tatort in einem Zimmer geschlafen hat. Wir erinnern uns und die Kollegen wissen bestimmt, welchen Band ich damit anmeine. Ich weiß es gerade nicht. Und ja, ansonsten, ja, fand ich sehr gut, wie eben Amuro hier auch dargestellt wird. Auch, dass er in der einen Szene den Schlossknacker macht, wo er ja noch mehr ins Mysteriöse dann gerückt wird, in Bezug auch auf die Organisation und kriminelles Verbrechen und so. Und ja, dass dann eben das ganze Mysterium um ihn noch weiter, ja, aufgehalten wird. Und deswegen, ja, finde ich eben, passt dieser Fall hier auch sehr gut rein. Und ja, da haben sie nichts mit falsch gemacht, dass sie den eben nicht, dass sie den quasi mit reingenommen haben. Genau, am Ende sehen wir ja auch nochmal in der Unterhaltung mit Wermut, dass Amuros ursprüngliches Ziel, nämlich über Kuro an Sherry ranzukommen, zwar vorbei ist, aber dass sich Amuros Fokus scheinbar auf Conan verschoben hat und er deswegen noch in der Gegend bleibt, quasi. Und ein Vorteil, dass er in der Gegend bleibt, ist, dass er Conan den Hintern retten kann, nämlich im nächsten Fall zum Beispiel Akte 3, eisgekühlte Zustellung, und da erzählt uns jetzt Olli etwas drüber. Ja, wir beginnen ja mit den Detective Boys, die am Fußballspielen sind und ja, ein wichtiges Detail in dem Fall ist, dass Ei ein Strickpullover trägt. Denn ja, kurze Zeit später finden sie den Captain, also kein Mann von einem Schiff, sondern eine Katze, die öfter mal im Café Poirot zugegen ist, also da so ein bisschen rumstreunt und deswegen als Maskottchenkatze, sag ich mal, bekannt ist und deswegen kennt Conan den eben auch und ja, Ei ist halt sehr tierlieb und schließt das Tierchen gleich in die Arme und ja, wie es halt bei Katzen so ist, die haben halt so Krallen, ihr kennt ja Katzen, und dann ja, verfängt sich so die Kralle innerhalb des Strickpullovers und dann zieht sich da so ein Faden durch, wodurch sie dann die Katze entsprechend verfolgen können, die plötzlich auf die Straße rennt und dann rennen die Kinder hinterher, weil sie wollen natürlich nicht, dass die Katze überfahren wird und die springt dann in so ein Kühllaster, der ja eben gekühlte Ware ausliefert, so Eis und Torte und alles, was sehr lecker ist und eisgekühlt werden muss. Und weil die Katze da drin erfrieren könnte, klettern die Kinder dann halt hinterher und ja, die Fahrer kriegen das nicht mit, dass da eben welche reingeklettert sind, machen die Tür zu und ja, fahren dann los. Eigentlich keine große Sache, wenn da nicht dieser besagte Faden wäre, der sich an einem Gebüsch verheddert und dann, ja, löst sich Eis-Strickpulli in Wohlgefallen auf und ja, dann ist ihr plötzlich ganz kalt, weil sie nur noch in Unterwäsche dasteht. Mitsuhiko gibt ihr dann seine Jacke, damit es eben nicht ganz so kalt ist. Und ja, die Kinder wollten dann ursprünglich halt rausgehen und Ei sagt dann aber, nee, so kann ich erstmal nicht rausgehen. Dann bleiben sie halt erstmal da drin und verstecken sich weiter. Und nachdem Mitsuhiko dann Ei quasi die Jacke geliehen hat, sagt sie, jo, alles klar, wir können jetzt gehen, raus aus dem kalten Laster. Und dann sagt aber Conan, nein, wir können noch nicht gehen, denn ich habe hier gerade in einem der Kühlwarenkartons eine Leiche gefunden. Und ja, dann ist natürlich klar, dass die beiden da vermutlich den irgendwie umgebracht haben und jetzt einen bestimmten Plan verfolgen, um sich so ein Alibi zu verschaffen. Und ja, Conan möchte natürlich eigentlich gerne die beiden überführen, Ja, aber sie sind sozusagen dadurch, dass sie halt in diesem Kühllaster sind, beginnt für sie ein Spiel gegen die Zeit, denn ja, in so einem Kühllaster ist es natürlich mit Minusgraden nicht gerade unbedingt erbauenswert, da lange drin zu bleiben, und deswegen droht eben den Kindern, dass sie irgendwann erfrieren könnten. Und dann, ja, überlegen sie sozusagen, wie sie sich aus dieser Misere irgendwie retten können, und wollen dann mit den vorhandenen Gegenständen, die sie so bei sich tragen, eben entsprechend versuchen, die entsprechende Quittung irgendwie zu manipulieren und da eine Nachricht drauf zu schreiben, und schicken dann zuerst den Captain, die Katze halt, mit einer Nachricht am Halsband los. Der läuft natürlich zum Café Poirot, wo eben auch Toro Amuro angestellt ist. Darauf hofft Conan eben, dass er die Zettel findet und die dabei dann alle da rausholt aus der Todesfalle. Später fliegt dieser Zettel dann aber plötzlich weg, und ja, dann passiert erstmal so gar nichts weiter, bis Azusa dann eben noch eine sich an den Zettel erinnert und Toru Amuro bestimmte Hinweise gibt und er dann eben sich doch auf die Suche nach dem Zettel macht. Mit Hilfe von Windströmungen und so kommt er dann dem Zettel auch auf die Spur und kann dann eben die Nachricht lesen und begibt sich dann eben zu dem besagten Kühllaster, um die Detective Boys zu retten, die halt ja nicht erfrieren sollten. Aber ja, dass sie nicht erfrieren, kann ich leider den Spoiler hier, ja, den Cliffhanger hier nicht bringen, weil wir wissen ja leider alle, wie es weitergeht. Von daher ist es dann am Ende ja ganz interessant, welche Rolle dann Amuro hat, als er dann eben da die Kinder aus dem Laster befreit, und dann gibt's noch eine kleine Action-Einlage, und ja, er kann dann sozusagen wieder einmal glänzen, obwohl er ja eigentlich zu den Bösen gehört. Also ja, so ein kleines, ja, wie sagt man, Doppelverwirrspiel. So, eigentlich ist ja Amuro böse, aber irgendwie soll er die Kinder retten. Also der Böse soll die Guten retten, obwohl sie eigentlich verfeindet sind. Also so ein bisschen hin und her, ne? Ich hoffe, ihr versteht das Ganze so. Ja, wie Lasse vorhin schon gesagt hatte, wir kennen den Fall schon aus, ja, einem anderen Sonderband, aber das passiert uns ja bei einigen anderen Fällen hier auch. Ich hatte mich ehrlich gesagt so Gedanken gemacht, welche Fälle denn so mit reinspielen könnten in die Toro Amuro Selection, und war dann eben am Überlegen, ja, ob der Fall groß Screen Time von Amuro hat, ob sich das lohnt, den da mit reinzupacken. Und ja, man kann sagen, also er hat zeigt natürlich sein detektivisches Geschick hier, indem er halt eben das mit der Quittung rausfindet und dann eben auch die Kinder halt rettet, und dann eben am Ende, dass er eben so auch so ein bisschen kampfkünstlerisch was drauf hat. Ja, ist jetzt allerdings ja die Frage, ob das so groß ein Punkt ist, wo er sozusagen ja groß glänzen kann. Also ich persönlich, ja, hab mich gefreut, dass der Fall hier mit drin ist, weil eben die Detective Boys und Ai und Toro Amuro und auch Oki hat am Ende noch eine kleine Rolle. Also wir haben wieder eine Vielfalt an Charakteren. Ja, nur so, wenn ich so überlege, weiß ich nicht, ob Amuro so wirklich groß Spielzeit hat und ob er da in den anderen Fällen, die wir ja noch hören werden oder die wir eben auch schon gehört haben, da hat er meiner Meinung nach ein bisschen mehr Spielzeit und kann vielleicht ein bisschen besser zeigen, was er kann. Und ja, von daher hätte ich jetzt den Fall nicht unbedingt mit in die Fallauswahl mit reingenommen. Also ist schön, dass er mit drin ist, und ich finde das auch in Ordnung. Sag auch nicht dagegen, dass er hier nicht reingehört, aber wäre jetzt von mir persönlich nicht die erste Wahl gewesen, sozusagen ein Muss-Fall, dass er unbedingt mit rein muss, so wie ich das bei dem ersten Fall beispielsweise gesagt habe. Vor allem, was mir dadurch aufgefallen ist, dass ich auf seine Szenen noch ein bisschen mehr geachtet habe, ist nochmal ein der unnötigen Schwachpunkte dieses Falls, nämlich diese rote Hering, dass die Quittung erst wegfliegt und man so denkt, oh nein, die Botschaft ist verloren. Aber Azusa hat sich dann genug gemerkt, aber dann kommt hier noch, die etwas dämliche Szene, wie ich finde, wo Amuro losrennt, auf dem Handy checkt, okay, Lage der Gebäude, Windstärke, Windrichtung, das heißt, die Quittung muss hier diesen Weg genommen haben und findet sie dann tatsächlich ein paar Straßen weiter an der Laterne klebend, so als ob er das alles ausgerechnet und berechnet hätte, während er einfach nur ziemliches Glück gehabt hat, was ein bisschen, ja, finde ich fast unnötig. Klar, es soll nochmal zeigen, wie krass er ist, aber die Szene an sich, dass er jetzt da irgendwie die Quittung findet, die vom Wind weggeweht wurde, fand ich dann tatsächlich so ein bisschen blöd und unnötig, weil es ja nur dafür ist, dass man eben diesen Schockmoment hat und dann die Quittung fliegt weg. Ja, gut. Ansonsten, ja, ich stimme Olli in dem eigentlich so gut wie die ganze Zeit zu. Wir hatten ja auch schon bei Dead or Alive uns gefragt, passt dieser Fall wirklich in den Sonderband? Und auch hier, bisher ist es der Fall, wo man am meisten sagen könnte, hätte man vielleicht rauslassen können und stattdessen irgendwie das Nocturne Detektive vorher hätten einbauen können. Klar, es ist 2 Kapitel länger, aber vielleicht wäre das mit dem Amuro-Fokus da sinnvoller gewesen. Ja, aber man kann ihn, wie gesagt, hier auch reintun. Ja, würde ich mich dem Gesagten hier anschließen. Du hast es eben auch angesprochen, die Schwachstellen dieses Falls, einmal mit diesem, wie Amuro die Quittung findet, aber auch zum Beispiel Azusa, dass sie dann die Quittung kurz anguckt und dann genau weiß, ah, da hat jemand rum die Druckerschwärze oder, ja, ist ja nicht Druckerschwärze, dieses Thermopapier so bearbeitet und deswegen stand da Korps und so, und ach, ja, oder diese Buchstaben, die sie sich so gemerkt hat und so, das, ja, alles ein bisschen schwach und insgesamt die Screentime ist das größte Manko an diesem Fall, wie ich finde, und also in dem Fall kann man sicherlich sehr gut wegargumentieren, aus diesem Band herausargumentieren. Es ist nicht falsch, dass er drin ist. Man kann ihn reinnehmen, aber wie gesagt, man kann ihn eigentlich auch rauslassen, weil im Endeffekt beschränkt sich seine Screentime auf ein Kapitel von drei. Weiß nicht, ob das jetzt so ausschlaggebend ist. Und die anderen Punkte mit den Kampfszenen und so, was für diesen Band oder für diesen Fall spricht, hat Olli schon angesprochen. Ja, insgesamt so ein bisschen. Ja, der Fragezeichenfall in dieser Band, wie ich finde. Ja, ich glaube, er wird im ersten Kapitel nicht einmal erwähnt. Also das ist dann noch ein weiterer Schwachpunkt. Es geht ja mit den Detective Boys direkt los und man hat quasi so einen, ja, 0815-Fall, überhaupt nichts mit Bourbon oder Amuro zu tun. Und dann taucht er am Ende natürlich kurz auf, okay. Aber ich finde auch für einen Fall in einem Sonderband ist das nicht ausreichend genug und ich hätte den persönlich nicht mit reingenommen, auch wenn der Band dann vielleicht kürzer gewesen wäre. Wobei ich es allgemein, um das mal zur Ansprache zu bringen, etwas schade finde, dass man die ganzen Fälle oder die zwei, na, drei Fälle mit dem Narben-Akai nicht mit in diesen Sonderband reingepackt hat, weil auch das ein großer Teil der Identität und des Tricks von Bourbon ist, die auch später nochmal aufgegriffen werden. Wobei ich da gut verstehen kann, dass man dann vielleicht mit der Chronologie durcheinander kommt, wenn man ganz vorne anfängt mit dem ersten Narben-Akai-Fall in der Bank und man hat die ja auch schon in der Special Black Edition 2, glaube ich. Von daher, ja, aber eventuell hätte ich den noch eher mit reingenommen als solch einen Fall hier. Einen anderen Bourbon-Fall, den man ansonsten hätte nehmen können, wäre mir nicht eingefallen. Ja, aber finde ich tatsächlich auch den schwächsten Fall in diesem Band, muss ich klar sagen. Ja, aber ich glaube, das ist eben, was du auch gerade eben angesprochen hast. Die Alternativen sind ja nicht so wirklich vorhanden, denn man muss tatsächlich sagen, dafür, dass Bourbon später durch Film 22 so populär wurde, taucht er davor relativ selten auf. Wir haben es ja angesprochen, Band 75 war sein Debütfall. Gleich der nächste Fall, das Nocturne Detektive, da wurde er nach 5 Kapiteln sofort als eins der Bourbon-Verdächtigen, als einer der Bourbon-Verdächtigen identifiziert. Neben zum Beispiel Subaru, der ja irgendwie da schon 15 Bände eingeführt war. Das ging alles relativ schnell. Ein weiterer Fall, wo er noch aufgetaucht ist, ist zum Beispiel das mit Wataru Date. Der Fall, da taucht er am Anfang und am Ende auf. Das lohnt sich wirklich nicht, Ja den Fall gut, ja. reinzunehmen. Das ist eher Sonderaktenmaterial. Und auch der Fall, wo er chronologisch wo er sich in den PC von Kogoro hackt, am Ende von diesem Fall. Da taucht er ja aber auch nur mal zwischendurch auf und ganz am Ende. Das wäre auch nicht wirklich was gewesen. Von daher, ja, wie gesagt, das Nocturne Detektive würde ich noch am stärksten sehen, dass man das hätte noch irgendwie mit reinkriegen können. Allerdings, ne, Special Black Edition 2, 3 wären noch eine Doppelung gewesen. Noch eine Doppelung, und das verstehe ich schon, dass man da nicht so viele Doppelungen haben möchte und stattdessen andere Fälle nimmt, die man eben noch nicht hatte. Okay, ja, in dem Fall hatte man ja auch. Wo hatten wir den noch? In welchem Dead or Sonderband? Alive, Bei glaube Dead ich. or Alive. Dead or Alive, okay. Ja, gut, das ist immerhin nicht die Special Black Edition. Das ist dann wenigstens was anderes. Ja. Was ganz anderes ist auch die nächste Fallakte, die zeigt uns noch mal ein paar Fälle, die danach kamen, unter anderem Jody und die Kirschblütenfalle. Wird kurz zusammengefasst, wie sich Jody da mit Conan bespricht und wie Amuro und Wermut die bei diesem Fall belauscht haben. Ja, daran sieht man auch wahrscheinlich, die waren die meiste Zeit in Verkleidung, hätte sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt für den Sonderband hier. Wir sehen noch, es wird noch mehr sehr auf Subaru Okiya und Shuichi Akai eingegangen, was ja jetzt gleich relativ wichtig wird und auch angesprochen, an seiner Beziehung zu kommen, ändert sich nichts, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da nochmal ein Hinweis drauf gegeben. Was ich ein bisschen schade finde, was in dieser Fallakte nicht vorhanden ist, ist, es gab ja zwischendurch noch die Szene, nachdem Conan von Takagi rausgefunden hat, dass die Verkleidung von Bourbon und Wermut, dass die echten Personen nicht wissen, nichts davon gehört haben, dass sie jemals bei diesem Schrein waren. Da kriegt Conan ja kurz Panik und telefoniert mit Haibara, und wir sehen, wie Amuro ihn dabei belauscht. Und diese Szene, wo dann Amuro so hinter Conan steht, wäre vielleicht auch noch ganz erwähnenswert gewesen für diese Sonderakte, weil ich sowas wie steht er zu Ei, den Kasten hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, da hätte man das vielleicht einbauen können oder so. Ja, wie gesagt, Kleinigkeit, und also so haarklein will ich jetzt auch nicht die Fallakten irgendwie sezieren, ob ihrer Qualität, aber ist mir beim Nachdenken nur so ein bisschen eingefallen, hätte man ja vielleicht machen können. Was man auch auf jeden Fall machen kann, ist zum Beispiel auf eine mörderische Teegesellschaft eingeladen zu werden, und davon berichtet uns jetzt nochmal Johannes. Ja, kann man gerne auch hingehen zu dieser mörderischen Teegesellschaft, solange man nicht das Mordopfer ist. Aber fangen wir von vorne an. Wir sehen einen wunderfröhlichen Kogoro, der ihm ausnahmsweise mal das Glück hold war und der eine Menge Preise gewonnen hat beim Pachinko-Spielen. Doch als er nach Hause kommt, ist keiner da, und er ist sehr erstaunt, als er auf dem Boden einen Zettel findet, bei dem steht: Ich bin im Krankenhaus, schalt mal dein Handy ein, und unterzeichnet es mit ran. Kogoro bekommt natürlich sofort Panik und er eilt ins Heido-Zentralklinikum. Das sagt dem einen oder anderen aufmerksamen Leser sicherlich etwas. Und dort angekommen geht es um Eri, die im Krankenhaus liegt. Ihr ging es während der Arbeit schlecht und sie hatte etwas mit dem Blinddarm und eine Blinddarmoperation. Und ja, Kogoro ist dann ein wenig zu spät dazugestoßen. Und er meint natürlich: Ja, nee, ich habe gearbeitet, deswegen hatte ich das Handy aus und so. Aber Conan durchschaut ihn relativ schnell, dass er nur Pachinko gespielt hat. Und er macht ein paar Witze, Kogoro, um die Situation zu retten. Aber das geht auch schief und er wird nach draußen oder rausgeschmissen aus dem Krankenzimmer. Und dort trifft er niemand anderen als Bourbon. Und der erkundigt sich erstmal: Ja, was machen Sie hier so? Und Kogoro löst das dann auf, dass es um seine Frau geht. Und Conan hat schon irgendwie große Bedenken, was ein Mitglied der schwarzen Organisation im Haido-Zentralklinikum macht. Und ihm fällt natürlich direkt die Sache mit Rikumichi Kusuda ein. Und ja, Bourbon spricht auch an, dass ein Bekannter eingeliefert wurde und er ihn ja quasi da sucht. Und er spricht Conan direkt darauf an, konfrontiert ihn damit mit Rikumichi Kusuda. Und ja, Conans Reaktion ist ja vielleicht nicht die beste oder zumindest ein wenig verdächtig für Bourbon, wie es scheint. Denn er fragt auf dem Gang noch zwei weitere Personen, die gänzlich anders reagieren, als es Conan tut. Und ja, soweit dazu. Und während er noch ein bisschen mit den Conan Kogoro plaudert, zählt ein kleiner Junge runter. Und statt, ja gut, das geht hier im Deutschen nicht so gut, aber er zählt runter von 3, 2, 1, und statt 0 sagt er 0. Und darauf reagiert Toro direkt, was Conan sehr merkwürdig vorkommt und er erklärt, ja, das ist mein Spitzname gewesen. Also hier kommt Zero als neuer Name zu Berman und Toramuru und ja, hinzu. Und Conan, wie gesagt, ist das sehr merkwürdig. Oder kommt es sehr merkwürdig vor. Über Riku, Michi, Kusuda unterhalten sich auch die zwei Frauen, die Berman am Gang eingesprochen hatte. Die machen einen Krankenbesuch, besuchen eine ehemalige Schulfreundin. Und das sind dann insgesamt vier Damen, die dort eine kleine Teeparty feiern und verschiedene Teesorten ausprobieren. Und die gucken sich dann zusammen ein paar Bilder an über, aus der Vergangenheit. Und ja, wie der Name einer Teeparty so vermuten lässt, sie trinken Tee. Und wie sollte es anders sein? Es kommt zu einem Schrei und eine Person stirbt bei diesem Teetrinken. Inspektor Megure und Takagi stoßen dazu, versuchen zu ermitteln, wie der Tee vergiftet wurde oder ob der Tee vergiftet wurde. Berman ist natürlich auch mit von der Partie, spricht sich dort. Was das Ganze sehr merkwürdig macht, ist die Frage, wie der Tee tatsächlich vergiftet wurde, denn alle haben einen unterschiedlichen Tee getrunken und unterschiedliche Farben. Haben diese Tees und das wäre also, eine Verwechslung ist quasi nahezu ausgeschlossen. Es muss also irgendwie eine Art von Trick dahinter stecken. Entsprechend energisch versuchen sie dann, das zu ermitteln. Alle Frauen haben natürlich, wie soll das anders sein, ein Mordmotiv. Und es kommt nochmal zu einer Szene, wo Ran nach Conan sucht und ihn packt und sagt, nee, du musst jetzt mitkommen und so. Und irgendwie erinnert diese Szene nochmal Toru Amuro an etwas aus seiner Kindheit, wo er mit einer ja, Ärztin spricht und die ihn Rei nennt. Also noch ein weiterer Name, der auftaucht. Und ja, und als Conan dann aus dem Fenster guckt, nach diesem Gespräch quasi oder nach diesem Rückblick, was wir sehen, wo sich der Himmel färbt, ja, kommt er quasi hinter den Trick des Täters und er kann natürlich wieder, steckt er hier ein bisschen in der Bredouille, er kann Kogoro nicht einfach wieder schlafen schicken, da Toru Amuro mit von der Partie ist. Und Conan gibt einige Hinweise, wie das so ist und ja, bevor er dann irgendwie mit der Lösung des Falls herausrückt, spielt er dann den Ball quasi zu Zero, wie er ihn direkt anspricht. Und der macht sich dann auf und an und löst den Fall, wie der Tee vergiftet wurde und beziehungsweise das Opfer. Soweit zum Fall. Es kommt am Ende nochmal zu einer spannenden Szene, wo Takagi nochmal über das verfluchte Heido-Zentralklinikum spricht und es ja einige Rückblenden gibt zu anderen Fällen und ja, das macht Amuro sehr stutzig und er bekommt hier Informationen, was Conan sicherlich nicht so gut gefällt. Und das wird nochmal oder ist nochmal ganz spannend so zum Abschluss von diesem Fall. Zur Bewertung muss ich sagen, insgesamt ist der Fall selbst ganz spannend. Also ich finde die Frage, wie ist der Tee vergiftet worden, wie ist der Tee vertauscht worden, was steckt dahinter, das fand ich insgesamt ja, sehr spannend und hat mir ganz gut gefallen und natürlich, dass dieses Heido Zentralklinikum nochmal in den Mittelpunkt der Geschichte gerückt wird und ja, dass Toramuro Conan direkt mit Rikumichi Kusuda konfrontiert und dass er da Nachforschung anstellt, macht es wirklich sehr spannend, den Fall, wie ich finde. Und es geht natürlich wieder um diese Frage mit Akai, was das hat es mit ihm auf sich, dass wir schon in den Bonus-Files gehabt haben, ist Shuichi Akai wirklich tot? Diese Frage wird hier ja nochmal aufgegriffen und ja, insgesamt muss ich sagen, ist das ein Fall, der gerade im Vergleich zum vorherigen Fall doch eine deutliche Steigerung ist und hier definitiv sein Recht hat, drinnen zu sein, insbesondere da wir auch einige Rückblicke haben in seine Kindheit von Toramuro, gefällt mir insgesamt sehr gut. Ja, genau, denn auch wenn es offiziell nicht diesen Titel trägt, der Fall ist ja genauso wie der nächste Fall einer der beiden Fälle, die auf die Scharlachrote Rückkehr oder die Scharlachrote Reihe hinarbeiten, kommen ja auch direkt hintereinander ursprünglich in ursprüngliche Kapitelveröffentlichungen Und einerseits dafür, weil wir haben ja die Scharlachrote Reihe in diesem Sonderband, dafür braucht man diesen Fall ziemlich unbedingt. Und auch für Toro Amuros Charakter allgemein und natürlich für seine wahre Identität, die dann ja später aufgeklärt wird, und auch seine Verbindung zu Elena Miano, die hier zum ersten Mal gezeigt wird, ist dieser Fall sehr essentiell. Und ich finde, wenn man ein Sonderband über Amuro macht, dann speziell über Amuro, dann kann man diesen Fall eigentlich nicht auslassen. Genau, ja, ich finde auch, dieser Fall gehört hier auf jeden Fall mit rein. Wie du schon sagtest, es ist ein Aufbaufall für den übernächsten Fall. Ansonsten, ja, dass Eri im Krankenhaus ist, ist mehr so, ja, eine Lappalie und ein Grund dafür, dass eben Conan und Kogoro dort im Krankenhaus unterwegs sind. Der T-Fall an sich ist auch, ja, nett, ganz interessant. Wieder ein Drei-Verdächtigen-Fall, also auch hier nichts Besonderes und eigentlich auch vollkommen unwichtig. Viel interessanter ist, wie schon angedeutet, die Rückblende von Bourbon, die er hat, an Elena Miano, der Spitzname, der essentiell ist. Ja, und allgemein auch, dass Bourbon die Ermittlungen eben anstellt über Rikumichi Kusuda. Das ist ja wirklich der Knackpunkt, der später zu weiteren Ermittlungen oder der ja zu den Schlussfolgerungen führt. All das braucht man, um Bourbons Charakter zu definieren und um diese scharlachrote Rückkehr eben zu forcieren. Und ja, genau, deswegen braucht man diesen Fall auch unbedingt in diesem Sonderband. Ja, würde ich mich kurz und knapp anschließen. Also ich fand auch die Situation an sich, dass Bourbon oder Amuro oder wie wir ihn auch immer nennen wollen, da auftaucht und eben entsprechend Ermittlungen zu Rikumichi Kusuda da anstellt und Conan natürlich sofort Panik kriegt, fand ich, konnte man das wieder sehr gut nachempfinden, dieses, ja, dass da ein großes Geheimnis halt am Gange ist und ja, dass da entsprechend mitfühlen, dass dann sozusagen das Geheimnis auffliegt und ja, das fand ich einfach absolut spannend und ja, bin auf jeden Fall dafür eben, ja, dass der Fall hier in diesem Band drinne ist, denn wie schon gehört, wir kriegen eben auch viele Aspekte aus Amuros Vergangenheit zu hören und hier nochmal eine kleine Anmerkung für die, die es vielleicht nicht wissen, warum Amuro so geschockt auf Zero reagiert, ist halt, weil Ray im Japanischen eben auch Zero heißen kann. Also es könnte ähnlich klingen und deswegen, ja, kann man das sozusagen verwechseln und sich angesprochen fühlen, wenn man denn so heißt. Ich heiße nicht so, aber gut. Ja, von daher absolut nicht fehlen darf dieser Fall hier in dem Band und ja, auf jeden Fall, ja, kann man, haben wir schon alles gesagt, ne? Ja. Ja, um das zu präzisieren, also Rei ist das japanische Wort für Null eben. Und dadurch ergibt sich, dass, wenn man das weiß, man durchaus Zero als Spitznamen geben könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich das japanische Rei irgendwie wie das englische Zero anhört. Das war nur gerade. Dieser Fall hat tatsächlich auch vielleicht meine Lieblingsszene von Toro Amuro, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, nämlich die angesprochene Szene von Johannes, wo er Conan über Rikumichi Kusuda befragt, weil nach außen ist Bourbon ja extrem freundlich. Und in Wahrheit, wenn man mit dem Wissen, was wir haben als Leser, und auch für Conan natürlich, wirkt er trotz seiner Freundlichkeit zwischen den Zeilen ziemlich bedrohlich und auf zwei Seiten kriegen wir dann einen extrem starken Moment von Amuro. Ich habe diese Szene immer sehr gern gehabt und ich finde auch, das ist somit das, was Bourbon eigentlich so als Agenten relativ stark ausmacht, nämlich dieses Zwischenspiel zwischen freundlich und bedrohlich und wie man ihn wahrnimmt als unterschiedliche Persönlichkeiten, was ja selbst Kier nicht so wirklich hatte und die anderen schwarzen Organisationsagenten sind natürlich nicht so undercover unterwegs, fand ich immer sehr stark. Was auch sehr stark ist, ist, wenn man ein Puzzle lange dran gearbeitet hat, endlich das letzte Puzzlestück in den Händen zu halten. Und kurz davor steht auch Amuro im nächsten Fall, von dem uns Philipp jetzt etwas erzählen wird. Genau, das letzte Puzzlestück. Ich habe es gefunden. Ja, wir beginnen in der Haido Grundschule mit einer Lehrerin, Frau Shibuya. Die telefoniert mit Jody Starling, ehemals Jody Centimillion. Und die beiden wollten sich eigentlich verabreden am Abend, aber Frau Shibuya hat leider keine Zeit, da sie noch sehr viel korrigieren muss, und so platzt dann das besagte Treffen. Unterdessen, ja, sind Bourbon und Wermut gemeinsam unterwegs im Auto, denn Bourbon ist auf der Suche nach dem letzten Puzzleteil und hat deswegen Fräulein Shibuya als Agent, als Klienten, beziehungsweise eigentlich ist es ja genau andersrum. Und wie es der Zufall dann so will, fällt diese Frau Shibuya eine Treppe herunter. Genauer gesagt, sie wird diese Treppe hinuntergestoßen von einer schwarzen Person, dem Täter, den Bourbon und Wermut leider nicht genau erkennen können. Ja, genau. Kleiner Zeitsprung in die Schule. Die Detective Boys suchen Conan, aber Conan ist momentan nicht in der Schule, denn er ist mit Jody und Camel unterwegs und nur mit Jody und macht sie darauf aufmerksam, dass keiner ein Wort über Rikumichi Kusuda oder die ganze Situation verlieren darf, denn es ist momentan sehr heikel, weil eben Bourbon auf der Suche nach dem letzten Puzzleteil ist. Das versucht er so unterschwellig mitzuteilen. Genau, dann kommt auch der Anruf von der Polizei, dass eben Frau Shibuya einen Unfall hat und Jody direkt zum Tatort kommen soll. Dort sind dann auch schon direkt Megure und Takagi vor Ort. Conan ist natürlich auch mit dabei, denn wenn es einen Tatort gibt und Conan irgendwie davon Wind bekommt, geht er natürlich auch sofort mit. Genau, Camel ist auch vor Ort als potenzieller Verdächtiger, denn Jody hatte mit Fräulein Shibuya telefoniert über das Telefon oder Handy von Camel. Dementsprechend ist er auch einer der möglichen Verdächtigen. Fräulein Shibuya ist jedoch nicht tot, sondern nur im Krankenhaus eingeliefert. Was ein Glück, ausnahmsweise mal. Ja, genau. Sie schlussfolgern, dass die Tat in der Schule stattgefunden haben muss, begeben sich also dorthin zurück und machen auch prompt einige Verdächtige ausfindig. Da ist ein anderer Grundschullehrer, der dieses die Fräulein Shibuya gestalkt hat, was er nicht so recht als Stalking begreifen möchte, aber ja. Zudem haben wir noch zwei Erziehungsberechtigte von Schülern, die hier auch als Tatverdächtige in Frage kommen. Und ja, unverhofft, wie man es in einem Bourbon-Sonderband haben muss, taucht natürlich auch Bourbon am Tatort auf, da er den Anruf an die Polizei oder an den Krankenwagen abgegeben hat, dass Fräulein Shibuya gestürzt ist oder gestoßen wurde. Und er eben auch der oder den Auftrag von Frau Shibuya hatte. Genau. Während der Ermittlungen ja, feinden sich Bourbon und das FBI mehrmals miteinander an. Bourbon spricht von seinem Japan und ja, führt die FBI-Agenten so ein bisschen vor. Puh, ihr könnt das nicht, ich habe ja gar keine Ahnung. Guck mal, wie cool ich bin, so nach dem Motto. Das gefällt vor allem Camel nicht besonders. Jody pfeift ihn dann immer ein bisschen zurück und sagt, ja, hier, nee, beruhig dich ein bisschen. Wir dürfen jetzt hier keinen Konflikt anfangen. Auch weil sie natürlich weiß, dass Bourbon zur schwarzen Organisation gehört und natürlich auch mit dem Wissen im Hinterkopf, dass momentan die Situation angespannt ist, was sie ja von Colin erfahren hat. Genau. Der Fall löst sich dann so langsam auf und Conan hat noch einige Erkenntnisse bezüglich Amuro, spricht von oder denkt an die Sicherheitspolizei und fragt, ob er denn der Feind der Bösen ist. Also da gibt's schon erste Andeutungen in eine etwas andere Richtung, als wir sie bisher eigentlich hatten im Conan-Universum, was Bourbons Identität anbelangt. Genau, und dann wird der Fall um das letzte Puzzleteil entsprechend auch gelöst, mit einem sehr spannenden Cliffhanger, der uns dann auch direkt in die scharlachrote Reihe mit der scharlachroten Rückkehr weiterführt. Aber zunächst bleiben wir bei diesem Fall. Finde ich auch sehr, sehr, sehr gelungen. Muss auf jeden Fall mit dabei sein. Anders geht's nicht, denn ja, die scharlachrote Rückkehr ist ein elementarer Bestandteil von Bourbons Identität. Und hier geht es direkt darauf zu, auch gerade das mit der Sicherheitspolizei und dass er eben so auf Kriegsfuß mit dem FBI steht, dass es auch wirklich, wirklich schön und stellt auch nochmal diese Seite von Bourbons Charakter gut dar. Das, was Lasse auch gerade schon angedeutet hat, dass er eben dieses Wechselspiel so gut drauf hat, das kommt hier auch etwas zum Vorschein, auch wenn es hier eher negativ behaftet ist in Bezug aufs FBI. Und ja, finde ich sehr, sehr schön den Fall. Wo du gerade auch von dem nächsten Fall gesprochen hast, eine Sache, die ich hier so ein bisschen komisch finde, ist die Übersetzung von den Aktentiteln, nämlich wir haben hier die scharlachrote Reihe. Wenn ich mich richtig entsinne, müsste das im Japanischen ein Lehnwort aus dem Englischen sein, nämlich Series, und also Hiro no Shirizu. Scharlachrote Reihe finde ich in dem Zusammenhang irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, klar, es ist eine Reihe, aber ich frage mich, ob da scharlachrote Serie nicht auch irgendwie Sinn gemacht hätte. Ansonsten, ein sehr trivialer Fall an sich fast vom reinen Fall-Setup her, was ich mir schon vorstellen kann, dass es Absicht ist, dass es so einen starken Kontrast gibt zwischen, ah ja, hier ist so ein Mordfall, wo man irgendwie den Trick irgendwie durchschauen muss, dadurch, dass man irgendwie Grundschulbenotungen sich anguckt, während im Hintergrund gerade Conan und auch das FBI große Emotionen und Panik schieben. Dieser Kontrast spielt ja in diesem Fall so ein bisschen umher, vermutlich Absicht, und das macht den Fall natürlich an sich nicht spannender. Es geht trotzdem immer noch darum, irgendwie, wie man Grundschultests benotet, aber dafür ist das Ganze drumherum umso spannender und wie gesagt, ja, für die scharlachrote Reihe braucht man diesen Fall ziemlich unbedingt. Ja, würde ich auch sagen. Also der Fall muss auf jeden Fall hier mit in den Band rein. Gerade eben, weil auch Conan erste Schlüsse bezüglich Toro Amuros wahrer Identität schließt, indem er nämlich das mit der Sicherheitspolizei vermutet. Und ja, wir dann eben halt auch noch weitere Elemente um Toro Amuro halt kriegen und eben auch dieser, ja, ich sag mal, auch wieder diese angespannte Situation zwischen dem FBI und Toro Amuro, der sie ja wirklich sehr stark provoziert und man eben, ja, gerade in Camels Haut, ja, nicht sich irgendwie verplappern oder verraten muss, was ja einen sehr starken Druck ausübt, und deswegen, ja, war es auch sehr spannend, diesen Fall mal wieder zu lesen. Und ja, von daher hat alles in sich einander schlüssig gepasst und der Fall muss hier auf jeden Fall mit rein. Und ja, bin sehr froh, dass er hier mit drinne ist und dass wir eben hier sozusagen die Spirale Toro Amuro auch weiter drehen. Ja, soweit vielleicht nochmal das festzuhalten. Ich glaube, also der Prolog gehört einfach zu dem Nachfolgefall dazu. Wenn man den Nachfolgefall drin haben möchte, da muss man auch den Prolog in meinen Augen dazu machen. Zumal es aber auch ein sehr starker Bourbon-Fall ist, hat hier definitiv seine Daseinsberechtigung. Und was ihr schon angesprochen habt mit diesem Provozieren des FBIs und wie Conan dahinter kommt, wer Toro vielleicht in Wirklichkeit ist, fand ich hier in diesem Fall wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Insgesamt sehr schön. Genau, wenn ich mich richtig entsinne, am Ende des letzten Kapitels dieses Falls, neben Camel stand damals der Magazin-Preview-Text irgendwie, ein erderschütternder Schock, den man am ganzen Planeten fühlt, hat sich gerade ereignet. Was ist der nächste Schritt von Toro Amuro? Und das werden wir jetzt auch erfahren, denn es geht gleich weiter. Akte 6, scharlachrote Reihe, Komplikation, Rückkehr, Wahrheit. Finde ich auch im Japanischen etwas ungelenk, weil eben, das sind halt die Anime-Titel, da heißt eine Episode scharlachrote Reihe, Komplikation und dann der nächste scharlachrote Reihe, Rückkehr. Und dass die es irgendwie so gemacht haben, naja, aber jedenfalls Akte 6 und auch dazu erzählt uns Philipp etwas. Genau, wir beginnen, haben quasi den direkten Übergang vom vorigen Fall, wo eben Camel einen folgenschweren Fehler gemacht hat und das entscheidende Puzzleteil herausgerückt hat, das Bourbon haben wollte, bezüglich Rikomichi Kusuda. Die Details könnt ihr dann euch selbst durchlesen. Conan schlussfolgert dann mit Jody und Camel, wie es dazu kam und dass alles aus dem vorigen Fall, das ganze Treffen mit Frau Shibuya, eingefädelt wurde von Bourbon, um eben dieses letzte Puzzleteil zu entlocken, und dass der ganze Plan von Bourbon und teils Wermut aufgegangen ist, dass sie jetzt eben wahrscheinlich Bescheid wissen. Und ja, als Campbell dann damit rausrückt, was er verraten hat, kommt Conan auch direkt in Schockstarre. Dieses eine Panel, das ist wirklich sinnbildlich dafür, was passiert ist, dass dieser, ja, ewig aufgebaute Trick mit Shuichi Akais Tod aufzufliegen droht. Genau. Und Bourbon dahinter gekommen ist. Denn Bourbon vermutet, dass Subaru Okiya in Wahrheit Shuichi Akai ist und berichtet auch Wermut, ja, davon, dass er eine Ahnung hat. Von den Details weiß sie nichts, aber er macht sich auf den Weg zu Subaru Okiya, um ihn zu stellen, und wird von diesem auch prompt in sein Haus hineingelassen. Aber seine ganzen Kollegen und Komplizen da draußen, die Bourbon mit vor der Tür hat, die müssen da draußen bleiben, wie Okiya so schön sagt, weil er nicht genug Teetassen hat. Finde ich eine wunderbare Begründung. Ja, die beiden machen es sich drin im Haus der Kudos gemütlich und plaudern ein bisschen, wie denn eine x-beliebige Person den Tod inszeniert haben könnte. Wohl wissend, dass beide über Shuichi Akai sprechen, und später wird es dann auch offensichtlich. Ja, unterdessen sind Jody und Campbell am Raiha-Bergpass unterwegs, dort, wo Shuichi Akai offenbar ermordet wurde von Kir damals, und stellen ihre eigenen Ermittlungen an. Sie fahren dort mit dem Auto ein bisschen herum und werden dann auch prompt verfolgt von einigen weiteren Autos, sodass Campbell einen Gang hochschalten muss. Während wieder im Haus der Kudos, ja, Bourbon und Subaru Okiya fachsimpeln. Bourbon wartet entsprechend auf einen Anruf von seinen Komplizen, dass sie Camel und Jody als Geisel genommen haben oder in ihre Gewahrsam genommen haben, damit Subaru Okiya etwas unter Zugzwang steht und seine wahre Identität lüften muss. Dazu kommt es aber nicht, weil Camel wieder seine wunderbaren Fahrskills an den Tag legt. Er versucht, seinen Fehler ein bisschen zu retten. Ja, stattdessen bittet Bourbon dann Subaru Okiya ganz unverhofft einfach mal, ja, nimm doch mal deine Maske ab, die du da drauf hast. Und Subaru Okiya sagt so, hä, welche Maske? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Denn er trägt auch einen Mundschutz und nimmt dann diesen Mundschutz entsprechend ab. Ja, Bourbon guckt dann auch bei ihm unter seinen Rollkragen, ob da nicht etwas ist, was seine Stimme verändern könnte. Und da ist dann tatsächlich auch nichts. Deswegen ist er ein bisschen irritiert und denkt sich, hä, ich dachte, du wärst nicht Subaru Okiya, du wärst eine andere Person, was ist denn hier jetzt wirklich los? Und zur gleichen Zeit taucht dann Shuichi Akai am Raiha-Bergpass auf, er sitzt nämlich bei Jody und Camel hinten im Wagen und schafft es mit ein paar gezielten Schüssen und Camels Fahrkünsten die ganzen Verfolger aufzuhalten. Ja, macht dann noch eine kleine Kehrtwende oder veranlasst Camel dazu, eine Kehrtwende zu machen, schnappt sich ein Telefon von den Verfolgern und nimmt dann direkten telefonischen Kontakt zu Bourbon auf und spricht dann mit ihm. Auch wirklich eine epische Szene, die nicht hätte genialer sein können. Ja, dann machen sie sich aus dem Staub und Bourbon hat quasi gar nichts herausbekommen, denn er vermutet jetzt immer noch, Subaru Okiya ist Subaru Okiya, oder zumindest ist er nicht Shuichi Akai, denn Shuichi Akai ist woanders, oder sie müssen es irgendwie anders inszeniert haben. Er weiß natürlich auch von doppelten Identitäten und so weiter. Wermut ist ja auch manchmal als Namen Akai aufgetreten. Ja, genau. Und dann erkennt man noch, dass Conan hinter dieser ganzen Inszenierung steckt. Er hat alles mit Kameras beobachtet und hier die lenkende Funktion eingenommen, als nämlich Yusaku als Subaru Okiya ausnahmsweise mal verkleidet war, stellvertretend für Shuichi Akai, der jetzt mal am Raiha-Bergpass in Erscheinung treten musste. Ja, genau. Soweit zu diesem, ja, wirklich grandiosen Fall und auch wirklich einer der, ja, wichtigsten Fälle in Bezug auf Bourbon, neben dem Mystery Train Fall eben, weil hier herauskommt, dass Bourbon Teil der Sicherheitspolizei ist, oder ja, noch weiter verschärft dargestellt wird, dass er Teil der Sicherheitspolizei ist, was eben Shuichi Akai genauer benennt. Und ja, einfach ein absolutes Muss in diesem Band. Wenn man schon den Mystery Train Fall rauslässt, dann muss dieser Fall hier mit dabei sein. Wenn man beide rausgenommen hätte, dann hätte ich schon etwas Kritik geübt. So kommen die japanischen Herausgeber mit einem blauen Auge davon, um es spaßeshalber zu sagen. Ja, absolutes Muss hier in diesem Band. Ja, würde ich auch sagen, also man kommt um den Fall einfach nicht drum herum. Also meiner Meinung nach einer der spannendsten Fälle auch aus dem gesamten Conan-Universum. Allein eben unter dem Punkt her, weil wir hier eben den, ja sozusagen die Enthüllung der ganzen Story haben, wie das mit Shuichi Akai am Reiha-Bergpass damals war und ja, wie das alles so inszeniert und geplant wurde, alles von irgendeinem Punkt in der Vergangenheit und dass sich das dann alles so irgendwie entwickelt hat. Also ich finde das persönlich absolut faszinierend, wie man von ja, der Situation im Krankenhaus damals sich das alles so genau ausdenken konnte und dass das alles so geklappt hat. Und umso dramatischer jetzt, dass da eben Toru Amuro steht, der das Ganze aufzudecken droht und wie dann eben diese zwei Fronten oder mehrere Fronten Konfrontation dann eben ist mit Akai, der am Bergpass auftaucht mit der Verfolgungsjagd und Okia und Amuro, die eben da fachsimpeln und eben die entsprechenden Theorien erläutern, wie was gelaufen ist und ja, ein kleines Schmankerl so zwischendurch noch am Ende, jetzt wo man dann eben weiß, wer hinter welcher Verkleidung steckt, wenn man dann mal sich Subaru Okia ein bisschen genauer zwischen den Zeilen anguckt, während Amuro mit seinen Leuten telefoniert, wie er dann so auf die einzelnen Szenen bei der Fernsehübertragung reagiert, das ist dann schon sehr lustig anzusehen, wie er dann so den einen oder anderen Tropfen da hat, so echt jetzt oder keine Ahnung, er sagt ja da nichts, aber ich finde das schön anzusehen, wie er sich da dann das entsprechend anguckt, weil man ja weiß, wer eben hinter der anderen Maske dann steckt. Also ja, wirklich absolut grandios der Fall. Immer wieder spannend zu lesen und das ganze Versteckspiel und Verwirrung und Verkleidungsspiel absolut super spannend. Also ja, gibt 5 von 5, wenn es eine Bewertung geben würde. Also ja, alles gut, alles richtig gemacht. Ja, also ich würde mich dem Gesagten anschließen, vor allem was Philipp gesagt hatte, mit dem Fall, entweder sagen wir Mystery Train oder oder die Scharlach-Rot-Reihe, Series, je nachdem. Das beides ist, glaube ich, zu viel für den Sonderband, das würde den Rahmen sprengen und eins von beiden muss aber rein. Und da haben wir natürlich die Auswahl Bourbon Revival oder Sicherheitspolizei Revival und da finde ich das hier in der Scharlach-Roten-Rückkehr wesentlich besser tatsächlich. Also das ist, gibt viel mehr Screentime für Amuro und auch nur dieses, wir setzen uns hin und wir reden übereinander und über alles, was ich so ermittelt habe, was ich jetzt über mehrere Bände hinweggezogen hatte, wie Olli hatte das auch gesagt, wie lange das schon quasi entstanden ist. Ja, das kommt hier einfach viel besser rüber und auch dieses Detektivische, was hinter Toru Amuro steht. Also für mich auf jeden Fall die bessere Wahl, dass man hier den Fall reingenommen hat und wie ich es schon vorhin gesagt habe, da muss dann auch der Prolog rein und eigentlich auch die mörderische Teegesellschaft und ich bin froh, dass die es reingeschafft haben und dass man diese Auswahl genommen hat. Ja, macht es insgesamt sehr gut und wie schon gesagt, der Fall ist, finde ich, auch episch tatsächlich. Also einer der besten in den letzten zig Bänden. Also top, dass er hier drin ist. Ja. Und das, was diesen Fall mit den Fällen davor eben so unterscheidet vom Mystery Train auch, ist eben die Tatsache, dass Bourbon hier alleine die Ermittlungen aufgestellt hat und nicht über Bourbon ermittelt wurde, dass er eben Bourbon ist, sondern er hat selber die Ermittlungen in die Hand genommen und sein detektivisches Können auf die Probe gestellt oder bewiesen, eben, dass Subaru Okia höchstwahrscheinlich Shuichi Akai ist und das zeigt ja auch seinen Charakter und ist eben deswegen viel elementarer für diesen Sonderband als eben die Tatsache, ja, Conan und Co. haben herausgefunden, Toru Amuro ist Bourbon. Ja gut. Genau. Und dann haben wir mal wieder eine Fallakte, wo sich der aufmerksame Zuhörer jetzt denken wird, Moment, das soll doch die Lücken füllen und die Fälle, die ausgelassen wurden, zwischen den beinhalteten Fällen schließen, aber zwischen der scharlachroten Reihe und dem nächsten Fall tauchte Bourbon doch noch gar nicht auf. Was ist denn hier drin? Und die Antwort ist, in dieser Fallakte ist im Prinzip nichts drin, denn eigentlich, außer dass hier nochmal auf Rikumichi Kusuda irgendwelche Panels aus Band 57, 58 gezeigt werden, sind das hier alles zwei Seiten Recaps von den drei Fällen, die wir gerade hatten. Wo auch nicht sonderlich viel Neues drinsteht. Er erkundigt sich im Heidezentralklinikum nach den toten Rikumichi Kusuda, auch Conan fragte aus, ja, das haben wir gerade eben gelesen. Dankeschön. dass ihr uns nochmal daran erinnert. Vor allem sind diese beiden Seiten Recap. Andererseits wird dann aber ganz am Ende nochmal unter dem Titel Scotch ist der Schlüssel verraten, dass Scotch Mitglied der Sicherheitspolizei war, mit seinem Selbstmord, dass da irgendwas nicht stimmt, was eigentlich alles Sachen sind, die wir erst in den nächsten beiden Fällen erfahren sollten, aber aus irgendeinem Grund ist es jetzt hier schon in der Fallakte drin, was alles, was ein bisschen schade ist, weil, okay, dadurch, dass man merkt, es gibt eine Verbindung zwischen Amuro und Scotch, könnte man sich vielleicht denken, dass sie auch was mit der Sicherheitspolizei zu tun hatte, aber dass hier so einfach irgendwie den Absatz zu schreiben, obwohl das eigentlich der Cliffhanger oder das Ende vom nächsten Fall ist, ja, finde ich ein bisschen schade und insgesamt diese Fallakte war ziemlich unnötig. Also ich muss dazu sagen, ich finde es an sich gar nicht verkehrt, wenn man nochmal ein paar Recaps mit einbaut, denn es ist ja auch immer was anderes, wenn man einen Conan-Fall liest und dann nochmal die Zusammenfassung davon hat, also dass man quasi, manchmal überliest man auch einige Sachen oder kann sie nicht richtig in Bezug setzen, wenn man dann nochmal ja, wirklich schlagartig das sehen kann, was denn jetzt hier wirklich passiert ist, dann ist das schon nochmal was anderes, auch wenn man zum Beispiel eine Zusammenfassung im Wiki liest, ist es ja auch was anderes, als wenn man die Episode selber schaut oder den Fall oder es ja selber gelesen hat, aber tatsächlich das mit den letzten Punkten, dass das eben erst später wichtig wird, das hätte man nicht tun dürfen. Ansonsten, um halt die Anzahl an Fallakten zu erhöhen, finde ich es okay, weil man ja sonst nicht viele andere Fälle hat von Bourbon, auf die man hätte Bezug nehmen können. Dann nutzt man halt diesen Trick hier. Das, ja, finde ich legitim. Aber schöner wäre es andersrum gewesen, aber geht halt hier ja, entsprechend auch nicht. Also grundsätzlich Recap ist okay, finde ich. Also, aber da hätte man, wie gesagt, diese Scotch-Sache, das wäre, also das ist ganz unverständlich, warum das da reingekommen ist, muss ich sagen. Hätte man lieber, ich glaube, du hattest vorhin noch mal diese Szene gesagt, Lasse, mit dem, wo Bourbon hinten dran ist, als Conan telefoniert hatte oder mit Ei gesprochen hatte. Das hätte man vielleicht dann hier sogar noch mal reinbringen können, wenn man da irgendwie einen Recap gebraucht hat, aber das, ja, ist auf jeden Fall sehr merkwürdig und insgesamt entweder sagt man, okay, es ist die unnötigste Fallakte oder man kann sich immerhin noch an den Recaps erfreuen, aber ja, insgesamt, ja, unglücklich. Ja, ich sehe es zweigeteilt, also ich habe natürlich die Fallakte gelesen, nachdem ich die ganzen Fälle gelesen habe und war dann auf Lasses Meinung und dachte, ja, das habe ich gerade alles gelesen, warum muss ich es jetzt nochmal lesen? Auf der anderen Seite kann ich Philipp auch verstehen und sagen, hier so eine kurze Zusammenfassung ist gut, wenn man eben ja die Fälle nicht gerade vorher gelesen hat. Und ja, das was Scotch betrifft, bin ich voll auf eurer Seite. Das muss da eigentlich raus und erst danach kommen. Aber ich glaube, so eine Situation hatten wir in anderen Sonderbänden leider auch schon mal, dass da was vorweg gespoilert wurde. Gut. Oder beziehungsweise nicht gut. Jedenfalls gehen wir über in den nächsten Fall, hui, mit Scotch-Bezug. Was könnte da wohl dahinter stecken beim Stress in der Girlband? Nun jedenfalls, Sonoko hat mal wieder ein paar Filme gesehen und ist dabei scheinbar über irgendeine Bootleg-Version von K-On! Gestoßen. Jedenfalls hat sie jetzt Bock, eine Girlband zu gründen. Mit Ran und Masumi trifft sie sich deswegen im Café Poro und will an einem Wettbewerb teilnehmen. Mit Sonoko an den Drums, Masumi am Bass, den sie scheinbar irgendwann mal von einem Bekannten gelernt hat, und Ran am Keyboard. Jetzt brauchen sie aber noch eine Gitarre, wollen dann erstmal Azusa, soweit sind wir noch nicht mit Amuro, wollen erstmal Azusa in die Band holen und dabei sagt Sonoko dann, ja, hier Gitarre spielen ist voll leicht, einmal ein bisschen zupfen passt schon, was ihr den Zorn bzw. das den Unbehagen von ein paar Bandmitgliedern, die im Café Poro rumhängen, einbringt, die dann sagen, hier, ich habe eine Gitarre, wenn das so leicht ist, dann spiel du doch mal. Was natürlich ein bisschen gemein ist, andererseits aber auch vielleicht nicht ganz das Verkehrteste. Also ich kann die Leute schon nachvollziehen, dass irgendwie bei Sonokos Gerede man sich als richtiger Gitarrist, der das alles sich mühsam erarbeitet hat, ein bisschen ungehalten ist. Aber Sonoko hat Glück, denn als sie gerade ihr anfangen, die Tränen zu kommen, eilt Toro Amuro ihr zu Hilfe und spielt ein wunderschönes Gitarrenriff. Und Er will nicht Teil ihrer Girlband werden, weil er ist kein Girl. Aber er will sie trotzdem mit ins Tonstudio begleiten, was Sonoko sich da irgendwie zum Übungszwecken gemietet hat, um ihnen ein bisschen Hilfe zu geben. Masumi wird bei Toro Amuro ein bisschen stutzig, sagt so, haben wir uns schon mal getroffen, ja, kommst du mir irgendwie bekannt vor, komisch. Aber Amuro pariert ihre Fragen sehr mühelos. Im Tonstudio treffen die Leute, trefft unsere Gruppe dann auf eine andere Gruppe, nämlich eine Girlband, die titelgebende Girlband, die Stress miteinander hat. Und es gab auch früher mal einen Todesfall irgendwie in der Girlband und alles ganz, ganz blöd. Und tatsächlich wird dann auch ein Mitglied dieser Girlband dann im Tonstudio ermordet, weswegen Megure und Takagi ermitteln müssen und Masumi und Bourbon sind, wie gesagt, natürlich auch mit von der Partie neben Conan. Zwischendurch kommt dann noch der Scotch-Flashback von Masumi, den sie hat, und er war eben der Typ, der ihr ein bisschen Bassgitarre gezeigt hat, wo sie auch Shuichi Akai getroffen hat nach einiger Zeit und auch einen komischen Mann, der irgendwie so aussah wie Amuro. Aber auch da sagt Amuro, hey, Verwechslung und willst du dich nicht lieber ein bisschen hier auf den Fall konzentrieren? Ne? Du bist doch eine Detektivin, oder? Auch da, wie gesagt, mühelos pariert er das. Am Ende des Falls wird eben der Fall aufgeklärt. Haha. Aber viel wichtiger ist hier nochmal einige Worte über Scotch, nämlich, dass Amuro in seinen Gedanken präsentiert, was genau eigentlich Phase war, nämlich er war ein japanischer Sicherheitspolizist, beziehungsweise das ist in der deutschen Version ein kleines bisschen blöd, weil einerseits ist Amuro zwar ein Sicherheitspolizist, der Teil ist der Sicherheitspolizei der Polizeibehörde Tokio, sowie auch Scotch. Amuro allerdings war gleichzeitig auch noch bei der nationalen Polizeibehörde NPA in der Abteilung Zero. Das wird nicht ganz so klar in der deutschen Version, ist auch im Japanischen ein bisschen kompliziert. Aber nun gut, was will man machen? Sie waren aber auf jeden Fall trotzdem Kollegen und hatten eine tiefergehende Verbindung. Und hier spricht Amuro auch an, dass Scotch von Masumis Bruder Shuichi Akai umgebracht wurde. Ja, für diese ganze Scotch-Sache und den nachfolgenden Fall ein sehr wichtiger Fall. Wir haben Scotch jetzt zum ersten Mal gesehen, nachdem er ja in der scharlachroten Reihe nur angesprochen wurde. Und daher als Setup-Fall für die Hauptgeschichte und den Flashback ein sehr wichtiger Fall und deswegen zu Recht in dieser Collection. Aber ich erinnere mich auch daran an den Podcast zu den Bänden, die wir damals gemacht haben. Damals haben wir auch schon gesagt, und das ist jetzt heute auch immer noch so wahr, diese Flashbacks und die Hauptstory-Aspekte dieses Falls sind sehr spannend und liest man sehr gerne. Der Fall darum aber tatsächlich extrem belanglos und man ist fast schon gewillt, ein bisschen ein paar Seiten zu überspringen, um zu den wichtigen Stellen zu kommen, denn ja, der Fall ist hier nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber wie gesagt, für all die anderen Aspekte liest man den Fall gerne und dafür ist er hier auch perfekt drin. Ja, genau. Wir haben hier quasi den dritten kleinen Teil von Bourbons Geschichte. Einmal seine Einführung allgemein mit der Enthüllung von Bourbon und dann der Aufbau zur scharlachroten Rückkehr entsprechend. Jetzt geht's weiter mit dem Scotch-Teil, der noch kurz angeschnitten wird oder aufgelöst wird, wie auch immer. Ja, Girlband-Fall ist wirklich sehr belanglos. Dennoch fand ich es nett, den nochmal zu lesen. Also jetzt kein Negativpunkt. Die anderen Fälle sind ja auch nicht unbedingt spannender, muss man sagen. Also die Teegesellschaft oder jetzt das mit der Lehrerin, das sind ja auch nicht wirklich herausragende Fälle an sich, sondern auch ja, grundsolide Fälle eben. Und hier ist wirklich sehr interessant, was denn so nebenbei passiert, dass eben mit Scotch und auch dieses Wechselspiel zwischen Bourbon und Masumi, das mir auch besonders gut gefällt. Und ja, mit dem Übergang zum nächsten Fall. Wirklich, auch hier alles richtig gemacht. Kann man in den Band reinpacken, wenn man den Scotch-Teil mit reinpacken möchte. Dazu haben sie sich hier entschieden und dementsprechend den Fall und den nächsten Fall und damit ist die Sache geritzt. Ja, also genau, was du gesagt hast, es ist ein grundsolider Fall. Ich muss sagen, als ich ihn wieder gelesen habe, ist mir auch gleich wieder klar, also ist mir auch alles wieder eingefallen, weil es war jetzt nicht sonderlich kompliziert. Die Fallauflösung an sich und wie das abgelaufen ist, das hatte ich alles noch sehr präsent im Gedächtnis. Ja, ansonsten diese Rückblicke, das macht es wieder lesenswert, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hier drin und vielleicht nochmal als kleine Allgemeinwissensergänzung, diese Proberäume, die es dort gibt, das hat einen bestimmten Grund, warum es ja in Tokio so Proberäume gibt. Und zwar ist das einfach ganz der Praxis geschuldet, dass man zu Hause keine Musik machen kann, weil die Wohnungen alle sehr nah und eng beieinander liegen. Und wenn man Musik machen möchte, ist es in Japan am schwierigsten, einen Schlagzeuger zu finden, weil man kann zu Hause kein Schlagzeug üben. Und entsprechend gibt es da Lösungen mit solchen Proberäumen, die man dann mieten kann. In Deutschland gibt es das auch ab und zu, aber nicht so verbreitet wie tatsächlich in Japan. Das nur als kleiner Einwurf. Ja, ganz kurz und knapp noch gesagt, finde ich auch gut, dass der Fall seinen Weg in den Band gefunden hat, da wir hier jetzt nach dem scharlachroten Riesenteil eben noch was Kleines geliefert bekommen, was aber auch wichtig für Amuros Charakter ist, eben die Verbindung zu Scotch, die dann ja sich auch noch weiterhin ziehen wird, also ist er ja jetzt nur ein Einwurf, sozusagen wieder der Anfang von etwas. Und dann aber eben auch finde ich interessant, wie das eben mit Masumi halt so abläuft, weil ja Scotch ja Akai irgendwie getroffen hat und dann irgendwie das, oder Toro war da mit bei, also da sind wieder so einige Sachen in der Vergangenheit gewesen und ja, finde ich von daher gut, dass man halt eben wie damals den Fall, das ist das eigentlich Interessante. Der Fall an sich, ja, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht groß im Gedächtnis geblieben. Aber dafür eben umso spannender und interessanter diese Nebengeschichten, beziehungsweise, ja, im Punkt auf Familie und Zusammengehörigkeit der Charaktere. Gehen wir über zum nächsten Fall, der ohne Zwischenakte gleich als nächstes kommt. Aber wir sind verwirrt, denn auf der Titelseite sehen wir zuerst Fall 1, Akte 7, Stress in der Girlband. Damit waren wir doch gerade durch. Und da unten Akte 8, die Bühne des Verrats. Ja, scheinbar ist hier irgendwie was durcheinander gerutscht, dadurch, dass hier die erste Seite, wie man das ab und zu von Conan kennt, nicht gleich das Cover war, sondern erst eine Zwischenseite. Was leider ein sehr unschöner Fehler ist, da es einfach quer in der Mitte der Seite dieser Schriftzug prangt und irgendwie auch die Hälfte von Amuros panischem Gesicht verdeckt. Das ist leider sehr, sehr blöd. Schade, schade. Wir hatten ja bisher in so manchem Sonderband bei den Akten mit Titeln irgendwann mal einen Fehler drin und bisher haben wir das in diesem Band vermieden, aber hier ganz am Ende hat sich dann doch noch mal etwas eingeschlichen. Zum Inhalt sehen wir aber tatsächlich den Tod von Scotch. Das wird nicht das einzige Mal sein, dass wir in diesem Fall den Tod von Scotch sehen, unter Beteiligung von Shuichi Akai, noch mit langen Haaren undercover und Amuro. Danach eine Konversation zwischen Bourbon und Wermut, die eben eine Operation besprechen, die demnächst stattfinden soll. Und tatsächlich gehen wir dann über zur Villa Kudo, wo gerade Sonoko Ran und Conan beim Putzen helfen. Subaru Okiya sagt, er schafft das einfach nicht alleine. Er fragt dann so ein bisschen die beiden Mädchen über ihre Mitschülerin Masumi aus, weil großer Bruder, du bist immer da, auch wenn du gerade verkleidet bist. Und es kommt dann die Sprache darauf, dass ein Konzert hier gegeben wird von einem Rokumichi Hado, einem Musiker, der für einen Song oder an 17 Jahren einen Song geschrieben hat. Und dieser Song heißt Asaka. Mit CA, nicht mit KA, wie Conan wissen will. Denn Subaru und Conan springen darauf an, da sie in einem vorherigen Fall ja herausgefunden haben, dass die Sterbenachricht von Koji Hanina in Bezug auf Asaka rum ist. Was wir jetzt hier in diesem Fall nur so aus dem Fall selbst erfahren, denn wir hatten leider keine Fallakte irgendwie dazwischen, die uns noch mal ein bisschen was dazu erzählt hat. Aber nun gut, ich glaube, das versteht man aus dem Fall heraus gut genug. Und das ist ja auch nicht so unbedingt relevant. Jedenfalls, Con und Subaru sind so, ja, da habe ich auf jeden Fall Bock zu. Subaru sagt, ich bin sein allergrößter Fan, ihr müsst mich mitnehmen, ich bin total der Superfan. Ja. Und deswegen kommen die beiden Detektive auch mit zu der Probe von Rokumichis Konzert, wo natürlich Sonoko Zugriff hat, weil ihre Familie ist reich und hat überall Zugang. Dort angekommen, tauchen dann auch wenig später Bourbon und Azusa auf, die auch super große Fans sind, total, von Rokumichi Haruo. Azusa ist aber ein bisschen anders. Sie verstrickt sich kurz in den Widerspruch bezüglich dessen, welche Instrumente sie spielen kann, was ja aus dem vorherigen Fall wir gelernt haben. Sie spielt keine Gitarre und hier verstrickt sie sich in Widersprüche, eine kleine Falle, die Con ihr stellt, denn es ist gar nicht Azusa, sondern Wermut. Und so begibt es sich dann, dass Subaru und Amuro erstmal ein bisschen freundlich plaudern, aber Con sagt trotzdem, wir sollten uns verziehen. Dann wird jedoch die Leiche von Rukumichi Hado gefunden und in einem eher typischen Fall muss ermittelt werden, während gleichzeitig sich sowohl Subaru als auch Amuro quasi in jedem Kapitel einmal irgendwie an den Tod von Scotch erinnern und uns sein Tod aus den verschiedenen Perspektiven gezeigt werden und uns am Ende klar wird, hier steckt noch ein bisschen mehr hinter, als Amuro zu glauben scheint. Gleichzeitig macht Wermut auch noch ein bisschen was und macht sich gegenüber ran so ein bisschen verdächtig, aber das nur nebenbei. Wir sind ja hier, ist ja immerhin die Special Amuro Edition und nicht die Special Wermut Edition. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Am Ende verlässt Amuro diesen Fall damit, dass er durch verschiedene Begebenheiten wieder verdächtig gegenüber Subaru Okiya geworden ist und gleichzeitig aber auch in seinem Hass gegenüber diesem nochmal bestätigt wird durch die ganzen Erinnerungen an Scotch. Und tatsächlich beenden wir aber den Fall mit einem Moment zwischen Wermut und Ran, was nicht ganz so gut dazu passt, aber nun ja, für Amuro geht es hier auch emotional um sehr viel und das letzte Wort ist hier definitiv noch nicht gesprochen zwischen den beiden. Allerdings, das ist eine Geschichte für einen anderen Band, denn wie gesagt, dieser Band hier ist am 11. April 2018 erschienen, was bedeutet, dass die Kapitel, die wir aus dem Detective Conan Weekly kennen, tatsächlich hier noch nicht existiert haben teilweise. Und auch wenn wir die nächste Fallakte mal kurz vorgreifen, die Sache da mit rum und so, da steht nicht mal eine Band dabei, weil Band 95 war zu diesem Zeitpunkt, als der Sonderband rauskam mit Japan, noch nicht mal erschienen. Da war das nur das Magazinkapitel. Das heißt, wir sind jetzt mit diesem letzten Fall und der letzten Fallakte ziemlich nah dran gewesen an dem japanischen Stand damals, weswegen dieser Endpunkt hier mit am meisten Sinn macht, weil wir so ein klein bisschen mit diesem, wo Amuro sagt, hey, Subaru, ich würde dir jetzt gerne den Kragen runterreißen, aber das lasse ich jetzt diesmal einmal, aber in der Zukunft, ne? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und das ist vielleicht so eine kleine Schleife an diesem Band, den man dran setzen kann und damit hier so ein kleines gutes Finale abliefern kann. Insgesamt, wie gesagt, Scotch und alles, das Fass hat man vorher aufgemacht und hiermit bringt man das zu einem sehr runden Abschluss und an sich auch ein spannender Fall. Tatsächlich lustigerweise, wir haben diesen Fallband begonnen mit einem der wenigen Fälle in Conan, wo es am Ende Selbstmord war und beenden ihn erneut mit einem Fall, wo es auch seltenerweise mal Selbstmord war. Cool, ja, okay. Ja, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir dieser Fall nicht so besonders. Vielleicht, weil es eine tragische Situation ist mit diesem Selbstmord, wie das ja gerade schon gesagt hat. Ja, aber schön finde ich tatsächlich, dass man bei den Verdächtigen mal ein bisschen kreativer wurde mit diesem Reporter, der sich hier entsprechend einmischt. Die ganze Asaka-Geschichte. Genau, ansonsten der Fall, ja, Scotch von der Hintergrundgeschichte bin ich auch nicht sonderlich großer Fan, von daher drücke ich hier ein Auge zu. Es passt aber tatsächlich sehr gut in diesen Sonderband rein. Mir persönlich gefällt es aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht habt ihr da ja Ideen nicht, aber er passt tatsächlich hier mit in diesen Sonderband rein und schließt auch tatsächlich den Kreis. Das hat Lasse auch sehr schön angemerkt. bin ich voll mit dabei. Ja, schließen finde ich ein gutes Stichwort, weil ich fand so diesen Fall am Ende, klar, es ist ein Kriminalfall und da ist tragische Geschichte und so drinne und wir haben auch die Hauptstory oder Anmerkung mit Scott so ein bisschen. Ich fand aber trotzdem so, ja, zum Schluss ist es noch so ein bisschen, ja, entspannter geworden, diese Atmosphäre. Also, ich beschreibe es mal so, ich fand so die, ja, Geschehnisse drumherum dann so ein bisschen interessanter, so wie das dann mit Azusa war, die ja dann Wermut ist und dann, dass sie sich da entsprechend verhalten hat und dann mit Conan die ein oder andere Information so entlockt hat, so die eigentlich überhaupt nicht wichtig für den Fall und die Scotch-Handlung sind, aber die dann eben doch so ein bisschen, ja, zur Lockerheit des Falles beigetragen haben oder auch so als Okiya und Amuro aufeinander getroffen sind und Conan sich so erst denkt, oh, ich muss die beiden auf jeden Fall trennen, das geht nicht gut und dann sehen wir das nächste Panel, wo sie sich voll locker unterhalten und wir haben da diese Punktaugen von Conan und dann auch, ja, später als Okiya und Subaru sich so unterhalten, so auf den vorigen Fall, die scharlachrote Reihe bezogen, so sagt dann Amuro, ja, sie erinnern sich ja bestimmt an mich, vielen Dank für neulich, und er so, ach ja, sie waren der nette Paketbote, also so ein bisschen was, ja, locker, lustig in die Runde geworfen, fand ich so von dem Aspekt her dann gegen Ende des wirklich spannenden, dicken Sonderbandes dann so, ja, fand ich ein bisschen auflockernd und hat mir gefallen dann so am Ende das so zwischendurch dann eben. Also ich muss sagen, Lasse hat das so ein bisschen angesprochen mit Wermutsrolle und dass sie vielleicht auch mal einen eigenen Sonderband kriegen sollte, dem würde ich zustimmen, aber dass man hier insgesamt, muss ich sagen, hat mir das sehr gut gefallen, weil sie spielt ja, hat ja auch eine besondere Beziehung zu Burm. Und wir haben das ja schon in einigen Bonus-Files gesehen und dass sie zusammen immer sehr viel machen. Und hier hat mir dieses Zusammenspiel und, beziehungsweise, naja, was heißt Zusammenspiel, aber dieser Auftritt von beiden gleichzeitig und sehr gut gefallen. Und auch, dass Azusa Conan quasi mehr oder weniger auch direkt zu verstehen gegeben hat, okay, ich bin nicht Azusa, ich bin Wermut. Und dass er das auch direkt rausgefunden hat. Also das fand ich schon so einen großen Spannungsmoment, der das alles irgendwie so, ja, nochmal hochgehoben hat, diesen Fall auf eine andere Stufe. Und diese Rückblicke mit Scotch, die runden das Ganze ab, wobei ich auch sagen muss, ich bin bei Philipp, das ist auch nicht so meine Story ist, die ich so gut finde, ob das wirklich nötig war. Aber gut, man hat es jetzt hier drin und es gehört auch in so einem Sonderband rein. Das spielt eine wichtige Rolle für Toru Amuro. Ja, deswegen insgesamt auch von mir bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass es enthalten ist. Finde ich sehr gut. Eine Kleinigkeit noch, die man vielleicht ansprechen könnte, ist ein kleiner Fehler, der leider aus dem Band 90 übernommen wurde, nämlich als der Chef des Plattenlabels gegen Ende des Falls die Bedeutung von dem Songtitel Asaka erwähnt. Da sieht man am Ende seiner Sprechblase ein Sternchen, aber eine Anmerkung auf der Seite, die dieses Sternchen erklärt, sucht man leider vergebens. Ich bin mir ziemlich sicher, der Fehler war auch im Band drin, wurde hier leider, finde ich, verbessert. Schade, schade. Dann haben wir am Ende noch drei Seiten Fallakte, wo wir so ein bisschen Ausblick bekommen. Burbens Zusammentreffen mit Heiji aus Band 92-93, seine Ermittlungen in Band 94 und dann eben Time is Money damals aus den aktuellsten Kapiteln, die noch nicht mal in Bandform erschienen waren, und der Ausblick auf Rum. Das heißt, wir waren damals mit dieser Selection, die kam ja auch relativ am Ende von Aoyamas gesundheitlicher Pause zwischen Dezember 2017 und April 2018, und damit waren wir hier mit dieser Collection, diesen Sonderbandseiten, ziemlich am japanischen Stand dran. Da sind wir ja Gott sei Dank jetzt inzwischen ein bisschen weiter. Wenn wir auch nochmal weiter blättern, dann sehen wir diesmal nur zwei Werbeseiten groß, nämlich für Figuya.com, eine Seite für Anime-Figuren, wo man shoppen kann. Tatsächlich hier auch sehr gut im Kontext, nämlich mit werden Detektiv-Con-Figuren beworben und hier steht auch tatsächlich drin 5% Rabatt für den nächsten Online-Einkauf, Gutscheincode Detectives, gültig bis 1.9.2020 und nur einmal pro Person. Und dann eben die verschiedenen Seiten von Figuya. Ja, ich bin nicht so der Anime-Figuren-Freund, aber wer das mag, kann da ja gerne zuschlagen. Und ich finde es auch ganz nett, dass die Werbung hier sehr speziell gebucht wurde und angepasst wurde. Ist jetzt nicht so irgendwie eine generelle Werbung, nicht die übliche EMA. Wir hauen hier noch irgendein paar Bände, die wir gerade haben, rein oder zum tausendsten Mal Magic Kaito am Ende als Werbung. Und auf der letzten Seite dann neben dem Stop-Bu auch noch das Inhaltsverzeichnis, wo wir sehen, aus dem Japanischen übersetzt von Ludo Shan und Matthias Wissnet, Originalausgabe, deutschsprachige Ausgabe, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Koordination Manuela Rudolf, Gestaltung Claudia V. Villhauer und Mox, Printed in the EU und darunter nochmal der Egmont Shop. Und damit sind wir dann auch schon auf der letzten Seite angelangt. Damit ist Bourbon on the Rocks durch. Und ich muss sagen, nicht nur für Amuro-Fans ist das eine storytechnisch sehr wertvolle Collection durch seine Rolle als Mann mit den drei Gesichtern ist natürlich Amuro immer von sehr großer Hauptstory-Relevanz und deswegen findet man hier sehr viele wichtige Fälle. Natürlich ein paar Überschneidungen mit der Special Black Edition 2 und 3 gibt es natürlich, gerade in den großen Sachen. Allerdings ist hier auch teilweise ein bisschen mehr Setup drin und als solche eigentlich fast so ein kleiner Nachfolger zur Special Black Edition, nämlich mit diesen Aktivitäten von Amuro, die im Special Black keinen Platz gefunden haben und darüber hinausgegangen sind. Und ich denke mal, mit diesem Sonderband kann man auch als normaler Fan nicht viel falsch machen. Ja, und was mir besonders gut gefällt an diesem Sonderband, neben den Punkten, die du eben schon angesprochen hast, ist natürlich, der P Band kann, weil er sich auf den Charakter Tohru Amuro konzentriert, natürlich auch mit seiner Aktualität punkten. Also wir hatten das in der Vergangenheit natürlich öfter mit Sonderbänden, die dann auch Fälle aus ganz oder von Bänden hatten, ganz vom Anfang der Geschichte. Was wir hier natürlich nicht haben, weil Tohru Amuro erst bei Band 75 aufgetaucht ist, sein Debüt hatte. Entsprechend aktuell sind auch alle Fälle. Oder aktueller als sie in anderen Sonderbänden sind. Das macht den Sonderband, wie ich finde, eigentlich sehr gut. Oder ja, also mir gefällt dieser Aktualitätsbezug, ohne jetzt sagen zu wollen, dass wenn man dass die vorherigen Bände irgendwie schlecht gewesen seien oder so. Aber es gefällt mir insgesamt sehr gut, rundet das Gesamtbild, wie ich finde, ab und muss auch sagen, man bekommt hier für seine 6 Euro, die man zahlt, wirklich was geboten mit 27 Kapiteln, die auch ja eigentlich sehr storyrelevant sind. Lohnt sich auf jeden Fall, den zu kaufen, wie ich finde. Ja, würde ich auch sagen, also eine klare Kaufempfehlung hier von mir. Also man bekommt hier wie in einigen anderen Sonderbänden auch wirklich sehr, sehr viel Story geboten und hat etliche Lesestunden damit zubringen können. Also ich selbst auch. Also schon beim Lesen habe ich gemerkt, so, ja, hier hat man ordentlich was geboten und hier braucht man ein bisschen mehr Zeit, um das alles zu lesen. Das ist nicht mal eben so ruckzuck durch. Also sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Sonderband haben und ja, dass man eben auch immer mal wieder seine Sonderbandsammlung um einen weiteren Band mit vielen tollen Geschichten erweitern kann. Ist eben nicht nur was für Leute, die auch speziell nur auf Toro Amuro aus sind, sondern eben auch für Fans der Sonderbände auf jeden Fall ein Kauf wert. Ja, genau. Würde ich auch genauso unterschreiben. Also man hat hier wirklich einen Rundumschlag von Bourbon, Toru Amuro, Rei Furuya, Zero, wie auch immer er sich nennen mag, vom Beginn bis quasi ganz aktuell. Also man ist wirklich hautnah mit dabei. Wenn man Bourbon mag, ist man sowieso gut beraten mit diesem Sonderband. Die Fälle an sich sind eher so lala, würde ich sagen. Beziehungsweise man hat sogar bei der scharlachroten Rückkehr gar keinen Fall mit dabei, außer den kleinen Detective Boys Zusatz noch am Ende. Dafür ist aber die Rahmenhandlung, die Haupthandlung wirklich das Elementare, was hier im Fokus steht und weswegen man sich den Band ja auch eigentlich kauft. Also ja, dennoch, wenn man auch großer Krimi-Liebhaber ist und hier wirklich spannende Fälle haben möchte, dann ist man vielleicht nicht sonderlich gut beraten, so viel am Rande. Ja, die Fehler wurden größtenteils, wenn nicht sogar alle, aus den Originalbänden übernommen. Das ist natürlich etwas schade, auch wenn nicht wirklich viele Fehler mit dabei sind, das muss man sagen. Also ab und zu sind welche aufgefallen. Bei der großen Textmenge, die Conan ja immer hat, ist das auch durchaus vertretbar. Also so wirklich viele sind nicht aufgefallen, aber man hätte durchaus noch mal drüber schauen können. So viel sei angemerkt. Ja, und für mich ist der Bourbon-Arc tatsächlich der mein Lieblings-Arc in Detective Conan. Also ich mag Bourbon sehr mit dem Zusammenspiel mit meinem Lieblingscharakter Subaru Okiya. Von daher habe ich auch besonderen Gefallen gehabt, diesen Sonderband nochmal lesen zu dürfen oder die Fälle nochmal lesen zu dürfen und würde ihn auch problemlos allen weiterempfehlen, die, ja, die keine Krimi-Fälle mögen, die aber Bourbon mögen und Scotch und das Zusammenspiel mit dem FBI. Wenn man auch noch die FBI Selection, heißt sie, glaube ich, dazu kauft und dann die Special Black Editions, dann ist man wirklich ja, gut versorgt, was die aktuelle Handlung angeht. Genau, und damit sind wir auch am Ende dieses 127. Themenpodcasts angelangt. Doch war doch ziemlich viel, ist ja auch ein sehr langer Sonderband mit 8 Akten. Ich verweise nochmal auf unsere Projektseiten connews.org, conforum.org und conwiki.org. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr diese Seiten finanziell ein bisschen unterstützen wollt. Dann haben wir ein Patreon, patreon.com/connews. Wenn ihr eher so Discord-artige Sachen bevorzugt, dann haben wir ein Discord. Logischerweise connews.org/discord, da kriegt ihr den Invite. Link. Und ansonsten sind wir auf allen möglichen Social Media Plattformen zu finden. Twitter.com/connews, Facebook.com/connews, YouTube.com/connews, Instagram.com/connews. Ganz genau, immer sehr einheitlich zu finden. Wunderschön. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss und ich hoffe, euch hat der rockige Podcast gefallen, ne? Ja, macht's gut und ich wünsche an dieser Stelle wie immer viel Spaß beim Lesen.